beschäftigt, weil das ist ein Phänomen, mit dem ich jeden Dienstag konfrontiert werde. Es gibt ja so Sendungen, da freut man sich super drauf. Dann gibt es Sendungen, da macht man es nur fürs Geld und denkt, scheiße, irgendwie die 3 Stunden rumbringen. Ich weiß, dass es nicht gerade Werbung für die Sendung ist. Und dann gibt es so Sendungen, da ist man einfach scheiße drauf und macht eine Sendung, die kann gut sein oder scheiße. Und dann gibt es Situationen, da ist man total aufgeregt und macht eine gute oder eine beschissene Sendung. Und dann gibt es Situationen, da ist man scheiße drauf und total aufgeregt. Und dann weiß man auch nicht, was für Sendungen draus werden. So ist es jedenfalls heute. Einen Abend. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ein Wigwam steht in Babelsberg, ein Wigwam für all die Amnestierten, Mutlosen, Verlorenen, Verzweifelten, für all die Kranken, all die ohne Würde. Ein Bierzelt für all die Amnestierten, in dem sie sich lieb haben dürfen, einen trockenen Nihilismus für Unschuldige lang. Da es uns nicht gibt, können wir bei alles miteinander reden. Hatte Sophie Reuss, die glaube ich langsam auch überlegt, ein bisschen Musik zu machen. Sie hat schon 3, 4, 5 Mal in der Öffentlichkeit gesungen. Immer großartige Country-Songs gecovert, Girly-Songs gecovert und hat mir so eine nette Kassette zugeschickt. Da dachte ich, die muss ich unbedingt spielen. Das davor war Matthias Holst-Bader, ein Dichter, der mir extrem wichtig war. Hallenser-Dichter, der im 30. Mai, glaube ich, oder 1. Juni 1990 unter eine Straßenbahn geraten. Das ist genau am Tag der Währungsunion und der für mich interessanteste oder wichtigste aus von diesen komischen Prenzlauer Berg-Dichtern. Ich will heute jetzt gleich zum Thema kommen. Die Telefonnummer habe ich, glaube ich, gesagt, weil ich auch auf eure Mitarbeit rechne. Wir wollen hier nicht nur telefonieren, sondern ihr müsst auch ein bisschen arbeiten. Es ist Herbst, die Herzen schlagen langsamer oder zumindest schwerer, der müde, staubbedeckte Spätsommer ist vorbei. Und wer nicht gerade so ein floridalischer Sonnenanbeter oder UV-Kabinenbenutzer ist, wird bemerken, dass die Herbstlandschaften, wenn die tiefstehende Sonne durch so die halb gelichteten Bäume scheint, wieder schön werden. Es gibt einen Satz von Heiner Müller, der lautet: In den Zeiten des Verrats werden die Landschaften schön, jetzt werden die Landschaften schön. Sind das Zeiten des Verrats? Thema der heutigen Sendung: lautet Verrat. Ich habe versucht, ein paar Verratsmusiken zusammenzutragen. Ich habe noch ein paar Texte rausgesucht, die zumindest vermittelt mit Verrat zu tun haben. Ist ja nicht so leicht, Verratsmusiken zu finden. Offensichtlich ist es ein doch relativ tabuisiertes Thema. Im Alltag wird kaum drüber gesprochen. Im Alltag wird sowieso eher gepetzt oder angeschissen und wahrscheinlich weniger verraten, wenn ihr Erfahrungen mit dem Verrat hier mit Verraten gemacht habt. Oder Texte oder Beiträge zum Thema Verrat habt, dann könnt ihr hier anrufen 74 81 110. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me, is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you told me till you died, till you died? But I am still alive, and I'm here to remind. Alanis Morissette mit so einem klassischen Verratssong. Dafür werden ein paar werden hier noch zu hören sein. Ich will nochmal sagen, ach, Johnny fehlt mir. Das irgendwie bin richtig so zack einsteigen. Ist das, steige ich einfach nochmal ein. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, soll ich die Telefonnummer nochmal sagen? 74 81 110 in Potsdam, die Tati Vorwahl 0331, wobei ich kann die auch sagen lassen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Das ist, sehr schön. Eine Polizeitelefonnummer verführt ja unter Umständen auch zum Verrat. Ich fand das irgendwie ziemlich gruselig, wie die armen im Osten abgetauchten RAF-Terroristen gleich nachdem die Mauer auf war, von irgendwelchen Leuten angeschissen worden und ausgeliefert. Hi, wer bist denn du da? Hier ist der Thomas. Tag, Thomas. Na? Na? Ist Verrat ein Thema für dich? Wie alt bist denn du? 15. 15? Ei, da ist ja schwer mit dem Verrat, ne? Ja, relativ. Wobei ich habe schon so eine klassische Verratsmusik für 15-Jährige mit. Die müsste ich jetzt bloß suchen. Spiele ich nachher. TV-Personalities. Ganz toll. Extra für mich oder wie? Extra für dich? Finde ich ja super. Ja. Hast du denn schon mal Erfahrung mit Verrat gemacht? Ob ich jetzt verraten wurde oder ob ich verraten habe? Ah, du kannst dich entscheiden. Wurdest du schon mal verraten? Nicht, dass ich wüsste. Und hast du schon mal? Ich schon längst verdrängt. Hast du schon? Wieso verdrängt? Weil ich sowas verdränge. Ist Verrat eine Sache, die man wirklich verdrängen kann? Ich glaube, man kann ja irgendwie eher so Alltagskonflikte ganz gut verdrängen. Naja, man kann's vielleicht für eine Zeit verdrängen, aber irgendwann kommt es dann mal wieder hoch. Das ist das Problem. Ja, also wenn man Verrat aber, also du meinst, wenn, dann bist du jetzt gerade in der Phase, wo du verdrängt hast, wo es aber noch nicht wieder hochgekommen ist. Ja. Ja, und hast du schon mal jemanden verraten? Nee, wozu denn? Ja, wozu? Weiß ich auch nicht. Naja, ist doch nicht nett. Muss doch nett zu seinen Mitmenschen sein. Ehrlich, ist das ein Motto, wäre das ein Lebensmotto für dich, sei nett zu deinen Mitmenschen? Also für mich auf alle Fälle, weil ich bin sowieso nett. Und wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Denkst du, das ist eine Haltung, mit der sich, sagen wir mal, gesellschaftliche Veränderungen bewirken lassen? Wenn andere mitmachen, auf alle Fälle. Wenn ich jetzt nur alleine nett bin, nützt das vielleicht mir was. Auch den Leuten, die mit mir was zu tun haben, was aber dem Rest der Welt irgendwie nicht. Ja, und wenn du jetzt aber mit Unnetten konfrontiert wirst, wie verhältst du dich denn da? Würdest du da jetzt versuchen, deine Nettigkeit, sagen wir mal, terroristisch zu behaupten und den anderen gegenüber durchzusetzen? Oder wäre möglicherweise auch Verrat ein Mittel, um unnette Menschen nett zu machen? Oder? Ja, weiß ich, entweder nett zu machen oder aus der gesellschaftlichen Kommunikation auszuschließen. Naja, nee, weil also ich als netter Mensch, wenn ich mich dem Verrat bediene, dann bin ich ja wieder unnett und das geht ja nicht. Hm. Könntest du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die nett für einen Schimpfwort halten? Also das ist sehr traurig, wenn es sowas gibt. Weil also ich finde... Jetzt soll ich dir mal was versichern, es gibt so eine Menschen. Aha. Sag nicht, du bist einer von diesen Menschen. Ich würde mich denen tendenziell zurechnen. Oh, das ist ja böse. Ist nicht böse. Nee? Nee, ist nur unnett. Naja, dann ist es halt unnett. Ja, aber unnett ist schon irgendwie okay. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Naja, gut. Achso, darf ich noch jemanden grüßen? Nee, tschüss. Ja? Siehst du mal, schon wieder unnett gewesen. Prima. Hallo, wer bist denn du da? Hey, ich bin Falk. Du bist Falk? Genau. Tag, Falk. Ja, Verrat war's. Verrat? Ich hab da mal so ein einschneidendes Erlebnis gehabt in meiner Schulzeit und seitdem verrate ich eigentlich keinen mehr. Und das heißt, du selber hast jemanden verraten? Ich hab jemanden verraten, genau. Wie alt bist du, Falk? Ich bin jetzt 30. Ey, dann liegt's aber schon weit zurück. Genau, ungefähr 20 Jahre. Und das ist eine Sache, die du offensichtlich nicht verdrängt hast, oder hattest du die verdrängt und die ist aus irgendeinem Anlass wieder hochgekommen? Nee, die hatte ich nicht verdrängt. Und zwar hat sich da ein Freund von mir, jedenfalls hat er sich in die Hosen gepinkelt, ne? Und hat mir das anvertraut, dass er am besten Freund und ich hab das verraten. Und danach waren wir 2 Jahre so wirklich Feinde. Und das ging so weit, dass ich auch immer so die ganze Klasse und unser Freundeskreis so eben polarisierte, ne? Entweder zu ihm oder zu mir hin. Und das war echt eine harte Zeit, also das war echt so Psychoterror. Ne? Und seitdem ist es für mich so eine Art, naja, moralisches Höchstgebot, also keinem mehr zu verraten. Das war wirklich so einschneidend, dass es für mich jetzt tabu ist, irgendwelche Sachen zu verraten, die mir jemand anvertraut. Ne? Warst du schon mal in der Versuchung zu verraten? Nee, war ich noch nicht. In der Zwischenzeit? Überhaupt ja nicht? Also, natürlich, ich habe Situationen, wo ich hätte verraten können, ne? Aber ich hatte nie das Bedürfnis, also irgendwie Sachen hoch auszuplaudern, weil wenn mir jemand was anvertraut hat, ne, dann war es für mich jetzt immer ja tabu, das irgendwie zu erzählen. Also ich hatte nicht das Bedürfnis, das irgendwie so weiter zu erzählen. Was ist denn für dich Verrat? Naja, Verrat. Oder der Unterschied zwischen Verrat und Petzen? Verrat ist einfach das Vertrauen, das dir entgegengebracht wurde, zu enttäuschen oder zu erschüttern oder so. Ne? Also wenn dir jemand wirklich Vertrauen entgegenbringt, dir was anvertraut und das dann weiter zu erzählen. Also ich würde verraten, Sachen ja, es liegt nicht, also die für verbrecherisch halt oder so. Ne? Also mit denen ich selbst... Wäre sowas ein Verrat? Was? Wäre sowas ein Verrat? Nee, eigentlich nicht. Glaube ich nicht. Aber Sachen, die wirklich mir anvertraut werden, die verraten können. Und das war damals eben, naja, wie gesagt, das war eine ziemlich harte Sache, aber ich glaube, das hat mich auch irgendwie weitergebracht in der Beziehung. Aber andererseits, sagst du, warst du auch nie wieder in der Situation, verraten zu, oder sagen wir mal, in so einer Entscheidungssituation zwischen verraten und nicht verraten, weil gewissermaßen kein Motiv gehabt für dich, irgendwas zu verraten oder irgendjemanden zu verraten. Naja, Entscheidungssituation, das ist einfach irgendwie... Das heißt, dann ist es ja aber keine Kunst, keinen zu verraten. Nee, das hast du jetzt falsch verstanden. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht in der Entscheidungssituation war, sondern das war einfach so, also das ist für mich so tabu, wisst ihr, dass ich genauso wenig wie... normaler Mensch das Bedürfnis hat, Kinder zu verprügeln oder so, ein normaler Erwachsener, ne? Genauso wenig hatte ich das Bedürfnis, das zu verraten. Hast du Kinder? Nee, habe ich nicht. Natürlich hätte ich tausendmal die Gelegenheit gehabt, Sachen zu verraten, aber einfach ist das, dieses Bedürfnis nicht mehr in mir drin. Wisst ihr, ich meine, es gibt ja Leute, die können absolut nichts für sich behalten, ne? Und genau das... Aber ist, sagen wir mal, irgendwas nicht für sich behalten können, ist das schon Verrat? Naja, ich meine, wenn jemand das mit der Bedingung an dich herangetragen hat, dass du nicht weitererzählst und du tust es doch, dann ist es Verrat. Sehe ich mal so. Ist es nicht einfach bloß so verquatschen? Gehört nicht zu einem wirklichen Verrat ein starkes Motiv? Mhm. Also um wirklich Verrat draus zu machen, um so eine sagen wir mal, langweilig, so eine alltägliche Rumpetzerei-Ebene. Na gut, ich meine, Verrat hat dann vielleicht noch andere Konsequenzen. Was? Also nicht nur die Konsequenz, dass man jemanden bloßstellt oder so, sondern dass er wirklich auch noch mit anderen Folgen denn zu kämpfen hat. Ne? Aber das Petzen geht doch schon in die Richtung, denke ich mal so. Also ist dann schwer, immer eine Grenze zu ziehen zwischen Petzen und Verraten. Ich glaube, dass da eigentlich ein ziemlich tiefer Graben ist, der durch ein starkes Motiv definiert wird. Aber mal sehen, was andere Leute dazu sagen. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Oder, Übrigens. Ja? Wollte ich noch was zu der Sendung letzte Woche sagen, ne? Zur Melancholie-Sendung. Melancholie. Da wäre ich ja gerne durchgekommen. Gutes Thema ist abgegessen. Ja, aber tut mir leid. Das mit der besten Coverversion muss ich dir recht geben. Obwohl Johnny eine Spitzensendung gemacht hat, ne? Stimmt. Aber die beste Coverversion. Hey, wo wir jetzt so ins Plauschen gekommen sind, vielleicht kann ich mit deiner Hilfe Werbung machen. Wofür? Für Theater? Welche Theater? Berliner Ensemble? Ja. Und was läuft da? Mensch, kann ich fast ankündigen. Also als jemand, der in der Jugend bedauert hat, nicht selber Brillenträger gewesen zu sein, weil dann hätte man so eine schicke Nickelbrille, kurze Haare, Brecht-mäßig aussehen können. Immer mit einem tollen Buch unter der Tasche. Als jemand, der dann aber auch Heiner Müller groß feiert, der letzte Intendant war und der Einer schläft bewundert, macht es mir jetzt natürlich Spaß, hier Werbung zu machen. Am Freitag wird nach Ende der Sommerpause des Berliner Ensembles die großartige Schläf-Inszenierung der Herr Puntila und sein Knecht Matti wieder aufgenommen. Ein sehr martialisches Stück, ein rhythmisches Stück, ein sehr dekonstruktives Stück, aber ein ganz großartiges Stück. Und wer da hingehen will, der müsste sich jetzt eine Telefonnummer notieren. 2 3 mal die 8 155. 2 3 mal die 8 155 und hätte dann die Möglichkeit, da morgen ab 11 anzurufen und müsste bloß irgendwas von Fritz sagen und von anständig. Und hätte dann, haben die 5 ersten Anrufer haben die Gelegenheit, 2 Freikarten zu gewinnen. Und um jetzt, wie bitte? Du wolltest noch was sagen? Wer bedauert, dass er keine Brille trägt? Martin Wutke? Nee, ich hatte bedauert, dass ich keine Brille trage, dass ich in meiner Jugend keine Brille getragen habe. Jetzt bin ich ja ernst froh, wenn man sich sonst wahrscheinlich mit Kontaktlinsen und so einem Zeug rumschlagen müsste, die Augen reizen. Und um jetzt noch für ein starkes Motiv zu sorgen, da morgen ab 11 Uhr die Telefonnummer 2 3 mal die 8 155 anzurufen, habe ich noch einen der großartigsten Ausschnitte hier auf Band dieser Inszenierung. Einen Ausschnitt, der im Grunde schwer zu sprechen ist, weil in der Suhrkamp-Ausgabe dieses Brecht-Stückes sind an der Stelle 3 Punkte. Hör mal schön zu. Kannst du anständig ficken? Und du? Kannst du anständig ficken? Und anständig, oder nicht auch da oben? Könnt ihr anständig ficken? Ich erwarte keine Antwort. Kannst du anständig ficken? Ja, das führte dann doch bei der Gegenfrage her und du führte dann bei der Premiere doch zur Heiterkeit im Publikum und zur Sprachlosigkeit des Zuchtmeisters Einer Schläft, der da gleichzeitig die Rolle des Herrn Puntila ganz großartig gibt. Macht viel Spaß, das anzuschauen. Und wie gesagt, das ist ziemlich martialisch. Soll ich nochmal die Telefonnummer sagen? Du hast sie mitbekommen, wa? Ich hab sie mitgeschrieben, ja. Morgen ab 11. Sag du mal, ja toll. 2 3 mal die 8 155. 2 3 mal die 8 155. Ja, die ersten 5 Anrufer kriegen da... Wir können sie zusammen singen, im Duett. Ja. Außer, willst du da hingehen? Ja, wann ist es? Freitag, wa? Freitag ist es. Dann sag mal jetzt nochmal deinen Namen, dann sag ich da morgen Bescheid. Gut. Dann bist du aus dem Zufall raus. Sag mal doch mal deinen Namen. Falk. Falk? Hm? Ja. Falk. Genau. Falk muss reichen. Genau. Falk muss reichen. So, okay. Falk, da fällt mir ja doch noch was Tolles ein. Ja. Hast du Bücher? So, hab ich eigentlich. Ja. So, hast du Stefan George? Denn ihr Dichtband mit Stefan George? Nee, hab ich nicht. Ach, oder die göttliche Komödie von Dante? Ach, schade, ich suche einen Vorleser. Also Dante habe ich zur Not selber dabei, will das aber nicht vorlesen. Und Stefan George, weiß ich jetzt nicht genau. Wer Dante oder Stefan George hat, der soll hier anrufen. 74 81 110 ist die Telefonnummer hier. Falk, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Gut, ja. Tschüss. Das Thema ist Verrat und jetzt brauche ich erstmal wieder, weil mir Johnny fehlt. Ich bin immer noch relativ konfus, brauche ich erstmal eine kurze Pause. Wir hören nochmal ein Stück Matthias Bader-Holst und danach die großartigen Lorraine Prochaine. Hier ist der Sprechfunk 74 81 110. Ach, und dann kommen ja sowieso schon die Nachrichten. Ja, Kinder, dann kommen die Nachrichten und danach geht's dann in aller Ruhe weiter. 74 81 110, Thema Verrat. Frauen wie ihr, Frauen wie Katja Epstein und du werden beschattet. Frauen wie ihr, Frauen wie du und Katja Epstein werden befragt. Frauen wie ihr, Frauen wie Katja Epstein und du und Katja Epstein werden verfolgt. Wenn vom Block der Uhu schreit, bist du schon in Sicherheit. Für die Frauengruppe gibst pro Strick eine Puppe, reißt doch Mussolini runter den Bikini. Prochain, 22 Uhr und 31. Fritz Kurzwelle. Wirtschaftsinfo. Kostenlawine. Die Bundestagsfraktionen von Union und der FDP haben der dritten Stufe der Gesundheitsreform zugestimmt. Danach müssen unter anderem Beitragsanhebungen der Krankenkassen an eine höhere Selbstbeteiligung der Patienten gekoppelt sein, beispielsweise bei Medikamenten und Klinikaufenthalten. Vorhaben. US-Präsident Clinton hat der UNO-Vollversammlung ein 6-Punkte-Programm für die Abrüstung vorgestellt. Es umfasst atomare, biologische und chemische Waffen sowie die sogenannten Antipersonenminen. Zuvor hatten die 5 Atomwaffenmächte den Vertrag über das weltweite Verbot von Atomtests unterzeichnet. Er kann jedoch nur in Kraft treten, wenn Indien seine Vorbehalte aufgibt. Eingeständnis. Die Unregelmäßigkeiten im zerstörten 4. Reaktor des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl vor knapp 2 Wochen sind ernsthafter gewesen als zugegeben. Wie der Umweltminister heute bekannt gab, sei außer dem erhöhten Neutronenfluss auch eine höhere Gammastrahlung gemessen worden. Sport. Fußball. In der ersten Runde des UEFA-Pokals spielten Schalke 04 oder gerade 2:2 und der Karlsruher SC Rapid Bukarest 4:1. Der Hamburger SV gewann gegen Celtic Glasgow mit 2:0. Damit stehen die 3 deutschen Clubs in der zweiten Runde. Cup-Verteidiger Bayern München und der FC Valencia trennten sich 1:0. Damit ist Valencia weiter. Wetter. Im Fritz-Radio-Land in dieser kommenden Nacht gebietsweise Regen, Temperaturen tiefstenfalls bei 8 Grad. Morgen dann bewölkt, zeitweise Regen um 11 Grad. Verkehr. Derzeit keine aktuellen Meldungen, weiterhin gute Fahrt. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Fritz präsentiert die Band mit dem Hit von dem anderen. Aber auch die Band mit dem Hit von den beiden. Also mit einem Wort, The Bates. The Bates. Live. Sonntag, 29. September, Easy Dance in Frankfurt. Mittwoch, 2. Oktober, in der Arena Berlin. Mehrfach angesagt und doppelt empfohlen von Fritz. The Crazy World of Music. Ja, machen wir gleich nochmal Alarm. Hallo, guten Abend. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Pieta. So sehe ich, Jesus, deine Füße wieder, die damals eines Jünglings Füße waren, da ich sie bang entkleidet und wusch. Wie standen sie verwirrt in meinen Haaren und wie ein weißes Wild im Dornenbusch. So sehe ich deine nie geliebten Glieder zum ersten Mal in dieser Liebesnacht. Wir legten uns noch nie zusammen nieder, und nun wird nur bewundert und gewacht. Doch siehe, deine Hände sind zerrissen, Geliebte, nicht von mir, von meinen Bissen. Dein Herz steht offen und man kann hinein. Das hätte dürfen nur mein Eingang sein. Nun bist du müde, und dein müder Mund hat keine Lust zu meinem wehen Mund. O Jesus. Jesus. Dann war unsere Stunde. Wie gehen wir beide wunderlich zugrunde? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí. se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Fidel, te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ja, das ist schon ein komischer Zusammenhang. Jesus und Che Guevara, das liegt natürlich sehr nah und sehr auf der Hand, beide zusammen zu denken. Aber das ist natürlich die extreme Verkitschung historischer Gestalten. Beide, Jesus und Che Guevara, sind ja offensichtlich Spiegel-Titelbild-tauglich. Wer den Spiegel der letzten Woche gelesen hat oder vorletzten oder dieser Woche, hat eine ja, eigentümlich distanzierte und sehr seltsam als Phänomen beschriebene Che Guevara-Story lesen können. Weiß ich auch nicht, ob das schön ist oder ob das scheiße ist. Auf jeden Fall macht jeder schon Werbung mit Che Guevara. Und wenn es vielleicht Sinn machte, Jesus und Che Guevara hier zusammenzubringen, dann vielleicht als sich selbst kritisierend. So, hier ist immer noch der Sprechfunk, 74 81 110 ist die Telefonnummer. Ich habe jetzt, wir reden über Verrat, das Thema ist Verrat. Ich habe zwei Fragen an euch oder zwei Bitten an euch. Und das wäre toll, wenn ihr da mitmachen könntet. Einerseits, meine Frage, suche ich eigentlich jemanden, der erklären kann, wie bei Dante in der göttlichen Komödie im Abschnitt, da gebe ich noch ein bisschen Hilfestellung, Hölle im 33. Gesang, wie dort Verräter bestraft werden. Das ist eine besonders gruselige Geschichte, die will ich aber nicht einfach hier so erzählen, die sollt ihr erzählen. Und das andere, das ist wirklich eine Suche um Mithilfe. Es gibt bei Stefan Georgen in Gedicht, da taucht so eine Zeile auf, die lautet sinngemäß, wer nie den Fleck auf der Brust des Bruders oder an der Brust des Bruders mit dem für den Dolchstoßmaß oder sowas. Also wer nie die Überlegung hatte, an welcher Stelle er seinem Bruder den Dolch ins Herz stechen müsste, um ihn zu töten. Dit als Gedichtzeile, und da wäre es schön, wenn irgendjemand von euch dazu beitragen könnte, in welchem Gedicht von Stefan George das drinsteht und vielleicht die entsprechende Passage vorlesen könnte. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. 7481110 ist hier die Telefonnummer. Jetzt haben wir aber gleich ein paar Leute in den Schreck gekriegt. Gut, Kinder, ihr habt noch ein bisschen Überlegungszeit oder habt Gelegenheit, an den Bücherschrank zu gehen. Entweder Dantes göttliche Komödie, Hölle, 33. Gesang, oder Stefan George, wer nie an der Brust des Bruders den Fleck für den Dolchstoß bemaß oder so ähnlich. Es lautet eine Zeile in einem Stefan George Gedicht. George ist ja auch so eine seltsame Figur, wenn man denkt, auf der einen Seite diese erhabene, kalte, elitäre und auf der anderen Seite, oder schon Dazugehörigkeit, Totenwache hält dann wie heißt da, der Tyrannenmörder, der Hitler-Attentäter. Mein Name ist Urian. Tach, mal sehen, vielleicht. Ja, gleich wieder einen Schreck gekriegt. Hallo? Stauffenberg, wer bist denn du? Kathi. Tach, Kathi. Hast du einen George oder einen Dante zur Hand? Nee, wa? Nein, weder noch, tut mir leid. Ach, das aber schade. Ja. Ey, Dante, das ist so eine gruselige Geschichte. Ja, na, aber werden wir ja nachher vielleicht noch hören. Hast du denn Erfahrung mit Verrat? Ja. Hast du schon? Habe ich mal meinen Bruder verraten. An meinen Vater. In welchem Alter jeweils? Das war vor 2 Wochen oder so. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 18. Ah, und da warst du vor 2 Wochen, 18 minus 2 Wochen. Ja. Und da hast du deinen Vater verraten? Nein, meinen Bruder. Bist du dir sicher, dass du da nicht nur gepetzt hast? Weiß ich nicht genau. Ich habe meinem Vater verraten, dass mein Bruder raucht. Oh, das Petzen. Das Petzen? Ja, das Petzen. Okay, und dann bin ich von meinem Freund in Venezuela verraten worden. Oder betrogen worden. Kathi war dein Name, wa? Ja. Kathi, jetzt versuch du mal einen Unterschied zu machen zwischen Petzen, betrogen werden, ja, oder betrügen und Verrat. Ich denke, Petzen ist nicht so stark wie Verrat. Verrat ist stärker. Und betrogen werden, naja, das ist auch ein gewisser Verrat, aber halt auf Beziehungsbasis. Betrogen werden auf Beziehungsbasis, aber das macht doch jeder Versicherungsvertreter. Jeder Versicherungsvertreter. Naja, vielleicht nicht jeder, aber das kann ja beim Fleischer passieren. Du bestellst 150 Gramm, zahlst 150 Gramm und kriegst 100. Naja, okay, das hat nicht so viel mit Beziehung zu tun. Hat nicht so viel mit Beziehung zu tun, hat auch sehr wenig mit Verrat zu tun, oder? Ja. Ist Leberwurst verratsfähig? Nee, wahrscheinlich nicht. Zu Verrat gehört schon ein starkes Motiv, oder? Ja. Und zu Verrat gehört wahrscheinlich eine wirkliche Vertrauensbeziehung. Wahrscheinlich auch, ja. Ja, ein bisschen mehr als so etwas eingeweiht sein in irgendwelche Heimlichkeiten von jemandem anders. Mhm. Hat dir schon mal jemand ein Geheimnis erzählt? Natürlich, schon öfter. Kathi? Ja? Ich glaub dir nicht, auf so eine Frage kann man nicht sein, kann man nicht mit natürlich schon öfter antworten. Warum nicht? Mir erzählen laufend Leute Geheimnisse. Ja, das meine ich. Es gibt keine laufenden Leute Geheimnisse. Es gibt Geheimnisse und es gibt so Heimlichkeiten, Betulichkeiten, Verstecktheiten. Ja, das ist ja ähnlich. Nee, ist nicht ähnlich. Natürlich. Das ist der Unterschied zwischen Petzen und Verrat. Verrat ist stärker. Petzen ist mehr so eine... Ja, ein Geheimnis ist ein Geheimnis. Ja, und mir wurden schon Geheimnisse verraten. Ja, aber es ist kein Geheimnis, wenn einer schon mal eingepinkelt hat oder wenn er beschlossen hat, jetzt zu rauchen oder wenn er schon mal mit einer Frau im Bett war. Nee, ist kein Geheimnis. Stimmt. Zum ersten Mal oder aus Versehen oder in einer Beziehung mit jemand anders oder weiß ich was, das ist kein wirkliches Geheimnis, oder? Nee, aber ich spreche auch von anderen Geheimnissen. Von wirklichen Geheimnissen? Von wirklichen. Die erzählen laufend Leute wirkliche Geheimnisse? Ja, okay, vielleicht nicht laufend. Aber öfter mal. So aber alle jetzt, halbe Jahre oder so. Jetzt addier mal im Kopf, wie viel wirkliche Geheimnisse dir schon erzählt wurden. An die ich mich erinnern kann? Nee, so grob, ja, vielleicht an die du dich erinnern kannst. So ungefähr 3. Und wie lange sind die Geheimnisse geblieben? Na, die sind Geheimnisse geblieben. Ich verrate die Leute doch nicht. Wie lange, naja, vielleicht haben sie es selber verraten. Hm. Oder aufgedeckt. Nö. Nee, könntest du ungefähr mal die Dimension von so einem Geheimnis beschreiben, was du mit Geheimnis meinst? Na, was meinst du denn mit Dimension? Ja, auf welcher Ebene, in welchem menschlichen Zusammenhang sich das, was du jetzt als Geheimnis definiert, ungefähr bewegst. Also das eine ging über eine Krankheit, das andere ging über eine Beziehungsgeschichte. Eine wirkliche Krankheit? Ja, eine wirkliche Krankheit. Was ist eine wirkliche Krankheit? Na, was ist eine wirkliche Krankheit? Du sollst die Krankheit nicht nennen, sondern was ist eine wirkliche Krankheit? Dann stellst du halt dämliche Fragen. Nee, du antwortest so oberflächlich. Laufend erzählen dir Leute Geheimnisse, Krankheit. Nein, ich hab gesagt, ich kann mich an drei Geheimnisse erinnern. Ja, nee, kannst du nicht einen Unterschied machen zwischen einer wirklichen Krankheit und einer normalen Krankheit? Nein, eine normale Krankheit ist eine alltägliche Krankheit, wie zum Beispiel Grippe oder Husten, mhm, oder Schnupfen oder sonst was. Und eine wirkliche Krankheit ist halt eine schwere Krankheit, wie zum Beispiel Krebs oder AIDS oder so. Mhm. Ja. Ja, ich wollte nur wissen, ob du diesen Unterschied jetzt selber auch siehst. Na, sehe ich. Oder ist das kein Unterschied? Nee, doch, dann, und darum habe ich gefragt. Ja. Ist okay. Und? Fällt es dir da leicht, nicht zu verraten? Oder ihr habt jetzt schon mal Versuchungen zu verraten? Ja, ich denke, die Versuchungen bestehen schon immer, aber es ist nicht immer leicht, das nicht zu verraten. Aber die drei Geheimnisse habe ich bei mir behalten. Und worin bestehen die Versuchungen dann? Naja, dass man irgendwie auf das Thema zu sprechen kommt oder dass man direkt gefragt wird oder so. Das ist eine Versuchung dann? Ja. Gut, danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, ich möchte noch ganz lieb meinen kleinen Bruder grüßen. Ja, willst du nicht nächste Mal in der Open Box anrufen? Mach ich. Tschüss. Okay, ciao. So, dann machen wir erstmal jetzt Davids Zusammenschnitt der letzten Sendung, der Melancholie-Sendung. Ja, muss ich nicht viel dazu sagen, glaube ich. Ihr habt noch die Möglichkeit rauszukriegen, wie bei Dante die Verräter bestraft werden oder den George-Text zu finden, den ich immer noch suche und hoffe, mit eurer Hilfe zu finden. Anschließend an Davids Zusammenfassung der letzten Sendung kommt dann einer der ganz, ganz großen Verratssongs von Ween. Hier ist mal der Zusammenschnitt von David. Ich fühle mich heute so introspektiv. Doch irgendwie retrospektiv. Ganz finster. Ja, muss am Wetter liegen. Ekelerregen. Tut der Ekelregen. Es wird Herbst. Und zwar aufs Allerherbste. Die Tage werden nasser. Petrus lässt wieder Wasser. Die Blätter werden braun, die Haare werden grau. Und Melanie ist seit 4 Tagen und 6 Stunden nicht mehr meine Frau. Melancholie. Genau. Ja, ne, da hat er bei mir auch voll zugeschlagen. Echt? Tja. Mensch, ist auch aber voll scheiße. Wieso? Na, das frustet doch total. Frust? Ich nicht? Melancholie, Frust. Leg doch mal eine fetzige CD auf zur Aufmunterung. Gut. Was hast du denn da? Roy Black und... Black, zeig mal. Wie heißt das? Super seltene Pressung. Hat den 5. Todestag. Ja, ich weiß. Ach, Roy Black ist, glaube ich, der einzige wirkliche deutsche Star. Ja. Aber der hat sich zum Schluss auch noch in so einer Bürgerbewegung engagiert. Die Grauen Panda, ne? Ja. Ja. Ach, Roy. Ihr hieltet an. Ach, kick mal einer an. Spielt mal jetzt. Den Greasy Dance Mix von ganz den Weißen können. Track 4. Mann, jetzt fällt meine schöne CD hier nicht ab. Das ist ja ärgerlich. Was denn, will nicht? Nee, kann man nichts machen. Ach, na, da bin ich aber traurig. CD-Player kaputt. Oder wie? Hat er sich jetzt verabschiedet? Wie Roy Black. Scheiße. Bin da so schon traurig. Und jetzt noch ohne Musik. Hast du nicht auf Vinyl? Mal kicken. Nee, kann man nichts machen. Ach, na, da bin ich aber traurig. Schade. Machen wir jetzt. Fällt dir was ein? Das Medium Fernsehen. Stimmt, genau. Jetzt müsste auch Fliege kommen. Ich mach mal an. Wäre Melancholie im Fernsehen vorstellbar für dich? Scheiße, nein. Was? Melancholie im Fernsehen vorstellbar für mich? Nee. Schon gar nicht bei Fliegen. Nee, Talkshow über Melancholie wäre wieder was anderes. Das wäre nicht selbst melancholisch. Ach so. Warte mal, was ist denn das hier? Terminator 2 fand ich ziemlich melancholisch. Also außer jetzt, sagen wir mal, in einem bestimmten Film. Also nicht Fernsehen, nicht als Filmabspielanstalt. Ich habe da neulich so eine Show gesehen. Harald Schmidt. Die war super schwerfällig, aber nicht unbedingt schwermütig. Würdest du dir Melancholie im Fernsehen wünschen? Würde ich es dann jetzt anmachen? Du meinst, dass Fernsehen als Medium Melancholie untauglich ist? Es wirkt schon gelegentlich Melancholie katalysierend. Und zwar genau dann, wenn es sich verweigert, wie jetzt gerade. Ey, ich will jetzt Fliege sehen, aber der scheiß Sender geht nicht rein. Probier du doch mal. Na gut. Liegt das an der Antenne? Oder etwa

And this such a joyous day. I tell you, it was me who killed him. But the truth I'll never have to say. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo on Tuesday. And I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other again. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das waren eben Ween von ihrer Chocolate and Cheese CD, bevor ihr jetzt fragt, und eine Frage, die ist ja ganz schwer zu stellen, die nach der Telefonnummer, darum will ich sie gleich von vornherein beantworten lassen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, und hier ist jetzt Martin. Hi Martin, bist du noch da? Nee, Hans-Peter. Ja, hallo. Tach, oh, voll verwechselt. Ja, hallo, ich hab ja... Du bist ja Dante-Spezialist. Ja, Spezialist ist übertrieben. Ich habe das erste Mal das Buch vor mir liegen. Ja. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich zugeben. Ich habe also nur die Seite aufgeschlagen, die du verlangtest. Und mal ein bisschen drin rumgeblättert während dem Telefonieren. Und bin so weit gekommen, als dass es sich da wohl um eine Qual handeln muss, die relativ kalt ist, also um Tränen, die in den Augen gefrieren. Ja, die Verräter liegen auf dem Rücken im Eis und können nicht weinen, weil die ersten Tränen, die rauskommen, sofort die frieren und damit den anderen, den folgenden Tränen den Weg versperren. Richtig. Ach, gruselig, oder? Wir gingen weiter dorthin, wo die Decke des Eises andere Schatten grausam einschnürt. Nicht vorgebeugt, nein, auf dem Rücken liegend. Das Aber Weinen. Eine andere Übersetzung. Ja? Ja? Ja, lässt du mich trotzdem weiter vorlesen? Das Weinen selbst verhindert dort am Weinen. Die Träne, die im Aug ein Hemmnis findet, drängt sich zurück, die innere Angst zu mehren. Zu einem Damm erstarren die ersten Tränen und füllen gleich kristallenen Visieren die ganze Höhlung unterhalb der Brauen. Jetzt kannst du deine andere Version vorlesen. Ja, die ist nicht ganz so schön, deshalb habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das zu verstehen. Wir gingen weiter, wo sich arg das Eis um andere presst, die nicht sich abwärts kehren. Sie liegen auf dem Rücken rudelweiß. Die Zähren lassen hier nicht durch die Zähren. Die Tränen, die sich an den Augen stauen, drehen sich dann rückwärts, um die Not zu mehren. Die ersten Tränen ballen sich zum Zaun, um gleich Kristallvisieren auszufüllen, die ganzen Augenhöhlen untern Brauen. Gruselig und wunderschön, oder? Ja, und über 700 Jahre alt. Und über 700 Jahre alt. Im Gegensatz zu dir, wie alt bist du? Ich bin 22. Und hast du schon Erfahrungen mit dem Thema Verrat gemacht? Ja, ich habe überlegt, mir ist dazu weniger eingefallen, als dass das wohl eine Erfahrung sein muss, die ich lieber umgehen möchte. Oder fällt dir eine historische Person ein, die verraten wurde? Degreif. Zwei hatten wir schon, Jesus und Che Guevara. Ja, und Hitler hat man noch. Hitler? Verrat. Ist, wenn da Offiziere seiner Armee ihn... Ja, das ist, glaube ich, kein Verrat. Das ist das klassische Motiv Tyrannenmord. Ja, ist aber doch in gewissem Sinne auch Verrat. Auch ohne Beachtung der Person quasi. Würdest du jeden, sagen wir mal, tödlichen Vertrauensbruch als Verrat definieren? Ja, klar. Wenn der jemand vertraut und du nimmst dieses Vertrauen an und er lässt dich in ihn rein und du missbrauchst dieses Vertrauen, ist das Verrat. Dann ist es aber, das ist natürlich ganz, das ist jetzt so ein ganz formaler juristischer Begriff von Verrat, den du da hast. Ja, klar. Haben, sagen wir, die Leute, die beim Krieg mitgespielt haben, die KZs mitgemacht haben, haben die nicht in anderer Art und Weise verraten? Wen? Ja, vielleicht keine bestimmte Person, sondern etwas anderes? Sich selber. Möglicherweise sich selber? Oder so ein Begriff von Menschlichkeit oder Gerechtigkeit oder. Da kommt man gleich in die ganz großen Begriffe. Wenn man Verrat sagt, landet man gleich bei Ehre, Gewissen, Vertrauen. Das sind große Worte und ich hatte es jetzt eigentlich enger gefasst, also in diesen zwischenmenschlichen, also zwischen zwei Menschen gefassten Begriff quasi. Also dieses, ja, Geheimnisse verraten oder irgendwie jemandem was vertrauen und dieses Vertrauen missbrauchen oder so. Insofern ist natürlich was anderes, wenn man diesen Begriff weiterfasst. Dann stimmt es natürlich, dann waren die, die da dieses Hitler-Attentat gemacht haben, keine Verräter in dem Sinne. Ja, in gewisser Weise vielleicht im engeren Sinne Verräter, im weiteren nicht. Mhm. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, gut. Okay, tschüss. So, dann haben wir, jetzt ist sie weg, oder? Ach, ist das ärgerlich. Nee, hier ist sie. Tag, Jule. Hallo. Hallo, du hast den anderen Text. Ja. Das ist schön. Hintereinander, ja. Ja, lass dir Zeit, ganz entspannt. Nee, ich hab den Text. Ja. Gut, und du liest ihn jetzt vor. Alles? Okay. Also es ist der Täter, heißt es. Und ja. Es geht los. Ich lasse mich hin vom vergessenen Fenster. Nun tu. Die Flügel wie immer... Halt, darf ich dich nochmal unterbrechen? Ja. Das hängt vielleicht mit der Aufregung zusammen oder mit dem Ungewohnten dieser Situation. Du darfst nicht so schnell lesen. Gut, ich bin ganz leise. Das meinte ich... ganz langsam eigentlich. Das meinte ich mit... Lass dir Zeit. Okay. Der Täter. Ich lasse mich hin vom vergessenen Fenster. Nun tu. Die Flügel wie immer mir auf und hülle hinein. Du stets mir ersehnte, du segnende Dämmerung, mich zu. Heut will ich noch ganz mich ergeben, den lindernden Frieden. Denn morgen, beim Schrägen der Strahlen, ist es geschehen. Was unentrinnbar in hemmenden Stunden mich peinigt. Dann werden Verfolger als Schatten hinter mir stehen und suchen wird mich die wahllose Menge, die steinigt. Wenn niemals am Bruder den Fleck für den Dolchstoß bemaß, wie leicht ist sein Leben und wie dünn das Gedachte. Dem, der von des Schierlings betäubenden Körnern nicht aß. O wüsstet ihr, wie ich euch alle ein wenig verachte. Denn auch ihr, Freunde, redet morgen, so spannend, ein ganzes Leben voll Hoffnung und Ehre hinieden. Wie wiegt mich heute so mild das entschlummernde Land? Wie fühle ich sanft um mich des Abends Frieden? Das war's. Lies mal nochmal die beiden Zeilen vor mit dem Bruder? Ja, wer niemals am Bruder den Fleck für den Dolchstoß bemaß, wie leicht ist sein Leben und wie dünn das Gedachte. Dem, der von des Schierlings betäubt. Das reicht, ja, okay. Ist das ein Satz, mit dem du was anfangen kannst? Halbwegs. Also, wenn ich das jetzt... Gott, wie würde ich das auslegen? Also, wie leicht ist sein Leben, wie dünn das Gedachte? Wie leicht ist sein Leben, wie dünn das Gedachte? Ja, wie leicht ist das Leben derer, die niemals mit einem Gedanken sich trugen, irgendjemanden... Also um beim Thema zu bleiben, zu verraten oder Böses anzutun. Und wie dünn ist das, ja, wie dünn das Leben, also das gedachte Leben von den Leuten. Warst also du wie sie denken, dass ihr Leben wäre, wie dünn das eigentlich ist. Denkst du, dass du vielleicht schon mal in so einer Situation warst? Bestimmt. Aber mir fällt da jetzt... Bestimmt? Naja, also ich meine, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, nee. Also. Hast du schon mal jemanden verraten? Ja. Ich hab schon mal jemanden verraten, ja. Also mal schwerwiegend, mal nicht so schwerwiegend. Also es kommt doch immer auf denjenigen an, der... Und hast du schon mal auf einer Ebene verraten, von der man sagen könnte, dass du am Bruder den Fleck für den Dolchstoß bemessen hast? Nee. Glaube ich nicht. Mensch, wie leicht ist dein Leben und dünn das Gedachte. Ja, wie leicht ist mein Leben, ne? Danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. Thema lautet immer noch Verrat. Wer Erfahrung mit Verrat gehabt hat oder selber verraten hat oder wer einfach, sagen wir, durch eine Erzählung, die von Verrat handelt, beeindruckt war, kann hier anrufen. 74 81 110. Tag, wer bist denn du da? Hallo. Ja, hallo, ich bin die Anna. Anna, Tag Anna. Ja, ich hab auch in der Bibliothek gewühlt und was gefunden zum Thema Verrat. Ach, warten. Und zwar, kennst du das, die Anna-Bücher? Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna und Anna schreibt an Mr. Gott. Nee, aber wenn man Anna heißt, dann muss man die kennen, oder? Ach so, stimmt, ja, ich heiße auch so. Nee, hat damit nicht viel zu tun. Aber das ist. Aber so eine Bücher kriegt man immer geschenkt. Wenn man Jule heißt, kriegt man immer Jule-Bücher geschenkt. Echt? Und wenn man Johnny heißt, dann gibt es immer einen Typen, der spielt dann Johnny-Lieder im Radio. Ja, vielleicht sind es ja noch ein Anna-Lied. Ja. Also die Bücher habe ich auf jeden Fall erstmal da. Und es geht hier um so ein kleines Mädchen, ich glaube, die ist 5 oder 6 oder so, und die macht sich unwahrscheinlich Gedanken über ja, Mr. Gott und die Welt und das Verhältnis von beiden zueinander und tralala. Und da habe ich auch einen ganz witzigen Text zum Thema erfunden. Soll ich den jetzt vielleicht mal vorlesen? Ja. Dann mache ich das. dass der Sohn, also dieses Buch erzählt ihr großer Freund, der erzählt das jetzt halt gerade, dass der Sohn Gottes getötet wurde, weil ihn zuvor ein Mann namens Judas verraten hatte, empörte Anna genauso wie viele andere Bibelleser. Aber an dem Wort Verrat fiel ihr eine Winzigkeit auf, die die ganze üble Geschichte sofort in einem anderen Licht erscheinen ließ. Sie war ganz allein darauf gekommen und musste ihre Feststellung mit Mr. Gott besprechen. Und so schreibt sie den Brief. Lieber Mr. Gott, in der Bibel steht, dass der Judas deinen Sohn verraten hat. Und dann hast du ihn tot gemacht. Und kannst du mir vielleicht helfen? Denn das mit dem Verraten... Moment. Denn das mit dem Verraten verstehe ich nicht so gut. Und der Finn weiß es auch nicht. Also, wenn der Finn mir verrät, dass es heute Vanillepudding gibt, dann freue ich mich. Und wenn er mich verrät und der Mama sagt, ich habe mir die Zähne nicht geputzt, dann bin ich ihm böse. Bloß wegen so einem kleinen Unterschied von mir und mich. Vielleicht hat der Judas das auch nicht kapiert. Vielleicht wollte er gar nichts Böses und hat nur die 2 Wörter verwechselt. Er war ja nicht so klug wie Jesus, weil sein Vater nicht Mr. Gott war. Lieber Mr. Gott, weißt du, das mit der Sprache ist wirklich schwer. Vielleicht wäre dein Sohn nicht umgebracht worden, wenn der Judas ihn besser verstanden hätte. Warum gibt es überhaupt verschiedene Sprachen? Die Leute würden sich doch viel besser verstehen, wenn es nur eine gibt. Du hast es sehr gut, du verstehst sowieso alles. So, das hat sie dazu geschrieben. Das finde ich echt aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel und nett. Ist das Problem des Verratens ein Sprachproblem? Ist das wirklich der Unterschied zwischen mir und mich? Sicher nicht so simpel, aber ich meine, aber einfach mal dieser schon die linguistische Betrachtung des Wortes verraten. Also kommt er wirklich, hat er wirklich die beiden Sachen. Das kann was unwahrscheinlich Schönes sein und halt auch was ganz, ganz abgrundtief Hässliches. Oder nicht? Ich überlege gerade, ob es nicht beides miteinander zusammenhängt. Naja, wahrscheinlich schon, weil sonst wäre ja nicht das gleiche Wort für 2 so verschiedene Sachen. Eigentlich. Was ist der Zusammenhang? Wenn wir das rausgekriegt hätten, das Buch nicht geschrieben, oder? Da will ich auch am Grübeln. Weiß ich nicht. Ja, der Zusammenhang, das ist ja dieses Gut und Böse Spiel überall. Also, mal ganz global gesehen. Fing ja beim Schöne Überlegung, ob Verraten was mit Rätsel zu tun hat? Verraten, raten, Rätsel? Ein Rätsel lösen? Ja. Oder aufdecken oder enträtseln? Schon. Und da hast du auch die beiden. Und einen einweihen und mitwissen lassen? Na, ich meine, was das alles ist. Einen freut, ist das anderen leid. Also der verraten wird, der ist ja da eher nicht so gut dran. Und der, dem es verraten wird, da gibt es ja dann schon wieder eher positive Aspekte. Das Problem ist, wenn man so Verrat ganz abstrakt betrachtet und sagt, also verraten heißt, jemandem anderen was mitteilen, was man selber mitbekommen hat und meinetwegen unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Ja, aber denn so viele dann decktet der irgendwie, dann decktet der wirklich ab von nicht Zähne putzen, bis jemanden dem Tod ausliefern. Ja. Das fand ich halt so schön, den Text, weil weil sie diese beiden Sachen, das einfache Zähneputzen und den zum Tode führt, da mit ihren 5 oder 6 Jahren so auf einen Nenner bringt, zu bringen versucht. Denkst du, dass jeder Mensch schon mal verraten wurde? Bei seiner Geburt, oder? Ja, denke ich. Also unabhängig davon, dass er ins Leben geworfen werden, schon ein Art Die Geburt ist. Als der erste Verrat? Naja, mitunter. Also das, was wir auf der Welt zumindest gemacht haben. Also ich denke mal, dieser ganze Öko-Kram, tralala, ist ja jetzt schon Verrat an allen ungeborenen Kindern, oder? Oh Gott. Unabhängig vom Öko-Kram. Vielleicht hat jeder diese Sehnsucht, zurück in den Mutterleib zu kommen. Ja, denke ich. Und diese da rausgeworfen zu sein, als erste Verratserfahrung. Ja. Ja, vor allen Dingen so, wie Geburten heute durchgezogen werden. Du kommst da vom ganz warm, kuscheligen, weichen Urmutterleib ins grelle, böse Kliniklicht und Haufen Leute sind um dich rum und nehmen dich schon mal dem Leib. Ja, es gibt ja sicher auch andere Geburten, aber unabhängig davon ist es ja wahrscheinlich doch ein ziemlicher Terror, wa? Hm. Also der Kopf wird irgendwie schwer verformt und muss sich da durchpressen. Das Ganze dauert vielleicht irgendwie eine Stunde. Enormer Druck lastet auf einen. Das muss ja unheimlich wehtun. Nur, dass man sich Gott sei Dank nicht dran erinnern kann. Und draußen ist es auf jeden, egal wie, erstmal kalt, und super hell, trotzdem mit vorher drinne wahrscheinlich eher so im besten Fall so leicht rötliches Licht herrschte. Ja. Und die Klänge alle viel gedämpfter waren. Auf einmal irgendwie spitzenhohen Töne dringen ins Ohr. Eieiei. Ja, da sind wir aber fast bei der Musik, die ich vorhin schon angekündigt habe. Aber du hast es noch weiter zurückgeholt, den ersten Verrat, nämlich die Geburt. Ansonsten ist ja wahrscheinlich eine der ersten Verratserfahrungen als Kind nachts aufwachen und keiner ist da, oder? Böse. Hast du Kinder? Ja, habe ich. Also eins. Hast du dich schon verraten? Nee, noch nicht, aber es ist auch noch nicht so alt. Wie alt ist es? 7,5 Monate. Aber es wird auf den auch noch irgendwann zukommen, oder? Sieht so aus, ne? Dass er nachts aufwacht. Also selbst wenn ich mir da Mühe geben sollte, oder geben werde, das zu vermeiden, ich bin ja irgendwann dann nicht mehr alleine dafür verantwortlich, ne? Wie heißt denn dein Sohn? Dorian. Dorian, ey, der folgende Song ist für Dorian. Hey, super, danke. Also im Grunde singt der denn, Mommy, you're not watching me. TV-Personalities. Vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja, tschüss. Tschüss. Personalities mit Mommy, You're Not Watching Me. Für Dorian, wie gesagt, Geburt als der erste Verrat. Wo kommt denn diese Musik her? Ach, die machen hier einfach weiter. Na, das gibt's aber nicht. Warum machen die weiter? Weil nicht Autostop gedrückt war. So, jetzt TV-Personalities zu Ende. Das Thema lautet Verrat. Wenn ihr was beizutragen habt zum Thema, könnt ihr hier anrufen. 74 81 110 ist meine Telefonnummer. Oder der halbautomatische Anrufbeantworter hat soeben seine Arbeit aufgenommen. An den kann man sich auch wenden, wenn die Leitungen hier besetzt sind oder wenn man nicht unbedingt ein Gespräch führen will, sondern einfach vielleicht einen Text vorlesen oder einen Satz sagen oder seine Überlegungen quasi als Vortrag loswerden will. Der hat die Möglichkeit, also dann habt ihr die Möglichkeit, den halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen. Der zeichnet eure Anrufe auf, schneidet die dann zusammen. Er hat die Telefonnummer 721 39 32, 721 39 32, ebenfalls in Potsdam. Und was daran rauskommt, können wir jetzt hören. Das ist der Zusammenschnitt der letzten Sendung des halbautomatischen Anrufbeantworters. Tag, ich habe meine Frage. Ich wähle immer diese Nummer und ich komme aber irgendwie nicht rein. Also entweder es geht keiner ran oder es ist besetzt. Also die Nummer, wo man da, also... Das Telefon. Ich bin heute extrem melancholisch. Hallo, hier ist Tilly. Ich wollte nur mal sagen, dass die Grundlage für Melancholie ein ziemlich hoher Intellekt ist und ich bin unheimlich melancholisch. Ja, ich wollte nur sagen, Kuttner, ich fand es ziemlich gelungenen Schachzug zum Thema Melancholie heute Herbst in Peking zu spielen. Du könntest es eigentlich nur noch dadurch steigern, dass du jetzt noch die Skeptiker hinten ranhängst. Ja, hi, ich habe was gegen Alzheimer. Denn obwohl der melancholische Mensch nicht leicht durch andere Leidenschaften als Furcht, Traurigkeit und Eifersucht zu bewegen sein soll, so behält er erst einmal leidenschaftlich erregt jene Glut sehr viel länger. Okay, hallo Kuttner, hier ist Felicitas und ich wollte mal, also von den, ich habe so Schubert-Lieder hier und da ist ein Text, das heißt das Ständchen und da wollte ich dir gerne ein Stückchen vorlesen. Und das heißt, leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir, in den stillen Hain der Nieder, Liebchen, komm zu mir. Hörst die Nachtigalle schlagen? Ach, sie flehen dich. Mit der Töne süßer Klagen flehen sie für mich. Güsters lustige Instrumente, Teil 18. Heute die Panflöte. Willkommen zum Baumblütenfest. Ich sehe es alle Jahre wieder, verwundet von Jahr zu Jahr mehr, trollen sie sich auf das Baumblütenfest in irrwitziger Kauflust und trinken gesittet. Der Rausch ist ihnen fremd, es schadet dem Herzen, wie sie sagen. Selbst der Schwan glaubt es nicht und schlägt mit seinen Flügeln auf, dass er das Fliegen lernt. So viele Fragen, wieso und warum, kann ich es nicht sagen, ich bin selber so dumm. Weiß auch nicht, warum sich die Welt um mich dreht. Ich weiß nur, es ist so und ich weiß, du verstehst. Wir haben so geheult und wir hatten so einen Spaß, dass du an dem Abend neben mir gesessen hast. Ciao Bella, Bella, ciao, ciao, sieh mich nochmal an. Und dann lass mich losgehen zum Tanz auf dem Vulkan. Hi Jürgen, ja, ist endlich mal wieder eine total starke Sendung von dir. Also für mich ist Melancholie verbunden mit den Norman Hans Vallader, Jim Morrison und Jack London. Und ich muss auch vielen Zuhörern ja oder Sprechern recht geben, die da sagen, weil einem das Glück verlässt, dass man dann erst melancholisch wird. Da fragt man sich schon öfters nach dem Sinn des Lebens. Jo, hallo Kuttner hier. Ja, ich möchte dir nur was vorspielen, also auch zum Thema Melancholie, nicht eigentlich ganz passend. Er vernannt das nämlich aber doch irgendwie passend. Also von dem Album Hauptsache Musik, Birkstraße 26. Also der beschreibt der das Lied singt, wie er an einem Haus vorbeigeht, in dem er einst gewohnt hat, Zitat, und nun sentimental wird und sich erinnert. Achtung! Melancholie. Yeah. Das soll kein Anti-Beitrag sein, das ist schon ernst gemeint, ja? Ja, Tag, hallo, hier ist Henry und ich hab... Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ach, das ist doch toll. Erstens ist der Anrufbeantworter nicht nur praktisch, er kann weiterhelfen, wie denn das mit dem Telefonieren überhaupt funktioniert. Er ist durchaus poetisch, wie wir eben gehört haben, und er ist so ja bildend. Besonders gefreut habe ich mich, und das sind dann Momente, wo so eine Sendung sich dann selbst erfüllt und mich glücklich macht über die über den Muttersong. Hauptsache Musik, eine wunderschöne Platte von Mutter, die ich in der letzten Sendung leider nicht gespielt habe. Ansonsten war ich eigentlich relativ sicher davon überzeugt, heute meine Mutterplatte hier mitgebracht zu haben, aber ich werde mal nachher sehen, dass ich die suche. Tag, Melanie. Hallo. Hallo. Ja, mir ist noch ein Beispiel eingefallen. Und zwar aus dem Nibelungenlied für Verrat. Ach, na super, klar, Hagen von Tronje. Ja, beziehungsweise, ja gut, eigentlich hat ja, sag schon Kriemhild. Kriemhild. Hat Siegfried verraten. Hm. Ja, Hagen hat ja dann nur das Schwert noch ja, so reingestoßen. Ja, eigentlich, ich weiß nicht, ob man da so richtig von Verrat sprechen kann, denn sie hat es ja eigentlich in der guten Absicht getan. Sie wollte ihn ja schützen, Siegfried. Dann wird es nämlich tragisch, glaube ich. Oder? Das ist dann der Moment von Tragik. Wenn man einen Verrat begeht und es selber nicht weiß. Ja. Ja? Doch. Daraus werden im Grunde Tragödien gemacht. Wie kommst du denn zum Nibelungenlied? Ja, wie kommt man dazu? Ich habe es mal gelesen. Aus Versehen? Nee, nicht ganz. Ich habe ein bisschen, also ich studiere Deutsch. Und da haben wir es mal gelesen. Ach so, und da muss man es dann lesen? Nö, muss man nicht, aber... Sollte man vielleicht mal. Und, war ein Text, der dich beeindruckt hat? Beeindruckt? Nee, beeindruckt kann man nicht sagen. Ihr habt nicht so ein Faible für so eine fremde Sprache und so eine seltsame Sicht der Welt? Ihr? Wieso redest du auf einmal im Plural? Nee, ich hab nicht ihr gesagt. Ach so. Ob es nicht so ein Faible bei dir dafür habt oder so eine Faszination daran? Nee, also dieser Text hat mich nur nicht gerade sehr fasziniert, nee. Also du willst Lehrerin werden? Ja. Weil du sagst, dass du das Deutsch... Ja, ja, weil du sagst, muss man ja nicht. Du könntest ja auch Magister studieren, aber ist in dem Fall nicht so. Willst schon Lehrerin werden? Ja doch. Wirst du das Nibelungenlied schwer weiterempfehlen können, oder? Nee, also in Gänze würde ich es mit Schülern nicht lesen. Ich meine, du kannst es ja sicher an der Schule behandeln, das ist ja die eine Frage. Aber gibt es so Sachen, die du denen unbedingt weiterempfehlen wolltest, von denen du denkst, die sollten sie aber lesen? Ja. Und, was wäre das dann? Faust? Ja. Eins oder zwei oder beide? Kommt drauf an. Also im Leistungskurs vielleicht eins und zwei. Ja. Und die Jungs müssen zwei lesen, oder? Damit sie wissen, wovon sie reden, wenn sie sagen, das ewig weibliche Zirkenzin an. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, okay, ja? Tschüss. Tschüss. So, dann haben wir jetzt hier Corinna. Hi, Corinna. Hallo. Hallo. Ja, also... Was mir zum Thema Verrat eingefallen ist, es gibt ja verschiedene Arten von Verrat. Also Verrat von Staatsgeheimnissen, dann gibt es ja zum Beispiel diese Verrätersendung Aktenzeichen XY, dann den Verrat... Oh ja, das ist auch eine prima Denunziantensendung, oder? Ja, genau. Und dann den Verrat am Mitmenschen, indem man Schwächen ausnutzt, um persönliche Vorteile zu erlangen. Aber am allerschlimmsten finde ich den Verrat auch unter Mitmenschen, aber da... Moment, mein Faden. Finde ich nicht den Verräterstimmen, sondern den Verratenen. Also zum Beispiel, ich kenne einen und du kennst den und ich verrate dir, der trägt eine Perücke und ist nicht 45 Jahre, sondern 55 Jahre alt. Ist das ein Verrat oder ist das nicht so eine, sagen wir mal, so en passant, entweder eine leichte Denunziation oder aus Schadenfreude erwachsen oder möglicherweise... Schadenfreude spielt ja natürlich mit in dem Fall. Eine Kritik an Perückenträgern. Ja, ich denke mir, der wäre mir wesentlich sympathischer, wenn er rumlaufen würde ohne Perücke und zu seinem Alter stehen. Und das, denke ich, ist auch... Ja. Ich trete oft ins Fettnäpfchen durch so einen Verrat im persönlichen Bereich, weil... es im persönlichen Bereich ja so verschiedene Schwellen gibt. Und meine Schwelle ist da, glaube ich, etwas anders geeicht als bei vielen anderen Leuten. Und also du würdest Verrat dann schon durch als sagen wir mal, als pädagogisches Instrument ansehen? Ja, Perückenträger per Verrat dazu zu bringen, ehrlich sich zu ihrer Glatze zu bekennen. Ach, ich glaube nicht, dass ich den dadurch vielleicht dazu bringen könnte, aber ich würde mir in so einem Fall vielleicht schon einen Spaß auf meine Kosten erlauben, wohingegen es nicht heißt, dass ich alles verrate. Also ich kann auch stillschweigen. Zum Beispiel, wenn meine beste Freundin verheiratet und zwei Kinder eine Affäre, eine Liebesaffäre hat, das würde ich nicht verraten, weil da denke ich mir, gut, das gestehe ich hier. Jetzt muss ich mal gleich fragen, hast du eine beste Freundin, die verheiratet ist und zwei Kinder hat? Oh, ja, ich habe einige Freundinnen, die verheiratet sind und Kinder haben. Und die Folgen, die, sagen wir jetzt, diese noch relativ neutrale Ansage von dir hat, die siehst du dann auch schon wieder mit einer gewissen boshaften Schadenfreude möglicherweise? Wieso? Ja, es kommt natürlich auf den Standpunkt an. Ja, ich sehe das schon. Ja, also Corinna, wenn dich jetzt, sagen wir mal, Freunde kennen und wissen, ihre Frau ist deine Freundin und sie sind mit der Frau verheiratet und haben mit der zwei Kinder, dann hast du die jetzt möglicherweise schwer verunsichert. Das kann sein, das schadet auch nicht. Ja. Das ist ja unter Umständen vielleicht sogar, setzt das irgendwas in Bewegung. Ja. So könntest du denn vielleicht nochmal zusammenfassen, deine Motive für Verrat? Innerseits Spaß? Wenn ich verrate? Ja, wenn du verrätst. Das ist für mich ja kein Verrat, weil meine, das ist ja nur für den anderen Verrat. Weil meine Schwelle da ja wo ganz anders gesetzt ist. Ah ja, aber deine Motive für... Ich verrate nicht. Nee, für eine Haltung, die von anderen möglicherweise als Verrat erfahren wird? Das tut mir leid. Das tut mir leid. Wobei es nie mit einer bösen Absicht oder irgendwas ist, wenn der andere etwas, was ich sage oder tue, als Verrat empfinden würde. Ja, also im Grunde da, bei dir eher Verrat aus Überschwänglichkeit. Überschwänglichkeit? Oder aus Freude am Leben? Als Freude zum... zu mir selber, ja. Und diese Freude, die würde ich halt anderen Leuten auch irgendwie wünschen. Und bist du schon mal in eine ernsthafte Konfliktsituation geraten, dass jemand wirklich als Verrat empfunden hat? Ja, das was du, was du sehr leicht genommen hast? Das ist mir schon ab und zu mal passiert. Und es hat dann auch immer Zeit lang gedauert, bis sich die Leute dann beruhigt hatten. Aber im Grunde genommen, wenn die Zeit vergeht, oft ist es ja so, wenn einem sowas selber passiert nach einem Jahr oder so, kannst man auch drüber lachen. Ja. Aber in der Situation selber kann es natürlich schon erstmal ganz schön was in Wallung bringen. Aber das finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Aber da hast du schon genug Selbstvertrauen zu sagen, müssen die irgendwie mit zurechtkommen. Und werden sie auch. Ja, schon. Okay, dann danke ich dir für deinen Anruf. Okay, ciao. Ja, tschüss. Jetzt ist zwar Zeit für die Nachrichten, aber trotzdem, da bin ich ja penetrant, wird erst noch eine Musik gespielt. Die handelt auch von einem großen Verratenen des 20. Jahrhunderts. Die Band heißt The Red Crayola and Art and Language. Die Platte heißt Känguru, eine Platte, die mich schwer beeindruckt hat und mich, was meinen Musikgeschmack hat, betrifft, auch geprägt hat. The Mistakes of Trotsky, The Red Crayola. Thanks. that you'd find it hard to say why. Noch gerade. Warte, jetzt sag mal nochmal. Noch gerade. Noch gerade. Na, jetzt ist drüber. Hättest du nicht dazwischen geredet, wäre es noch 0.34 Uhr. Jetzt ist gleich 0.35 Uhr. Kurzinfo. Kostenlawine. Die Bundestagsfraktionen von Union und FDP haben der dritten Stufe der Gesundheitsreform zugestimmt. Danach müssen unter anderem Beitragsanhebungen der Krankenkassen an eine höhere Selbstbeteiligung der Patienten gekoppelt sein, beispielsweise bei Medikamenten und Klinikaufenthalten. Vorhaben. US-Präsident Clinton hat der UNO-Vollversammlung ein 6-Punkte-Programm für die Abrüstung vorgestellt. Es umfasst atomare, biologische und chemische Waffen sowie die sogenannten Antipersonenminen. Zuvor hatten die 5 Atomwaffenmächte den Vertrag über das weltweite Verbot von Atomtests unterzeichnet. Er kann jedoch nur in Kraft treten, wenn Indien seine Vorbehalte aufgibt. Eingeständnis. Die Unregelmäßigkeiten im zerstörten 4. Reaktorblocks des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl vor knapp 2 Wochen sind ernsthafter gewesen als zugegeben. Wie der Umweltminister heute bekannt gab, sei außer dem erhöhten Neutronenfluss auch eine höhere Gammastrahlung gemessen worden. Sport. Fußball. In der ersten Runde des UEFA-Pokals spielten Schalke 04, Roder Kerkrade 2:2 und der Karlsruher SC Rapid Bukarest 4:1. Der Hamburger SV gewann gegen Celtic Glasgow mit 2:0. Damit stehen die 3 deutschen Clubs in der zweiten Runde. Cup-Verteidiger Bayern München und der FC Valencia trennten sich 1:0. Damit ist Valencia weiter. Wetter. Weiterhin gebietsweise ergiebiger Regen, Temperaturen im Fritz-Radio-Land um 8 Grad. Morgen dann bedeckt, zeitweise Regen um 11 Grad. Verkehr. Autobahn A2 von Hamburg Richtung Hannover und Gegenfahrtrichtung zwischen Wollin und Buckautal bis 1 Uhr mehrere Vollsperrungen an der A2 für jeweils rund 20 Minuten. Grund sind Brückenbauarbeiten. Und Brandenburger 24 aus Berlin, nein, Richtung Berlin, Richtung, aus Richtung Berlin in Richtung Hamburg zwischen Dreieck-Haveland und Dreieck-Wittstock. Verkehrsbehinderungen durch einen Schwerlasttransport, der kann nicht überholt werden. Das Kerkhoff Matthias, wenn die Nachrichten schon so spät kommen, ja, dann müssen die natürlich schon straffer und temporeicher vortragen. Na, ich habe hier alles in Großbuchstaben stehen. Das ist so, dann kann man nicht sehen, was ein Hauptwort ist und was ein Verb ist, und das ist ein bisschen schwierig. Naja, gute Entschuldigung. Ja, aber stimmt. Super Ausrede, Hut ab, du. Fritz kommt nach Frankfurt und eröffnet eine Sprechstelle. It's no joke. Samstag, 28. September mit einem Straßenfest ab 14 Uhr auf dem Gelände um die Kulturfabrik. Hey. Mit Breakdance, Graffiti, Streetball, Musik, jeder Menge Spiel und Spaß und dem Fritz-Ü-Wagen mit Captain Kirk Guttner. It's no joke. Abends mit Hip-Hop, die Verschaoten, Zentrifugal und mit der Tobi und das Bo. Ich bin der Racker. Karten für abends bei der Stadtinformation und im Tunnelmarkt. Nachmittags umsonst und draußen die Sprechstelle mit Sprechfunker Kuttner. Samstag, 28. September, Frankfurt, Ziegelstraße. Und wird präsentiert von Fritz. Kick an, ich in Frankfurt, oder? Find ich ja geil. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Soll ich nochmal die Telefonnummern durchsagen? Die eine, Achtung, Binnenreim, die eine ist meine, 7481 110 in Potsdam mit der Vorwahl 0331 7481 110. Und die andere ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Die lautet 721 39 32. 721 39 32. Und jetzt erstmal noch ein trauriges Verratslied vom göttlichen Jimi Hendrix, Castles Made of Sand. Ich glaube, es ist irgendwie die zweite Story, die mit dem kleinen Indianerjungen. Ach, die geht so ans Herz. Scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who, before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he would be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. A young girl whose heart was a frown, 'cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the air, shut the shore into her leg. She smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Jimmy, hi Adrienne. Hallo, bist du noch da? Ach, jetzt bist du da, oder? Hä? Ah, Tag. Tag. Hast du jetzt eben schon geantwortet, weil du mich im Radio gehört hast? Hast du eben schon mal Ja gesagt? Ja. Ja? Siehst du, da konntest du, warst du noch ja nicht zu hören, weil ich hier den Knopf noch nicht gedrückt hatte. Peinlich. Also im Hörer habe ich dich aber gehört. Ach, wie habe ich denn das angestellt? Ja. Ja, ich bin manchmal so raffiniert, du. Mhm. Adrienne, bist du eher Verräterin oder Verratsbeobachterin oder Verratene? Die drei Möglichkeiten gibt es ja eigentlich nur, ne? Also ich glaube eher Verratbeobachtende. Also mir ist bei mir jedenfalls jetzt momentan kein großer Verrat eingefallen, höchstens Petzereien. Aber mir ist ein anderer Verrat eingefallen, der sich mir doch sehr eingeprägt hat. Und? Na, der von Anne Frank. Die verraten wurde, meinst du? Ja, weil das hatte ja doch böse Folgen, ne? Und, ja. Hä? Ja, böse Folgen ist irgendwie nett formuliert. Also ich habe das Buch mehrmals gelesen und habe das immer regelrecht gefressen, und man hatte immer so gehört, die Leute sind untergetaucht, aber eigentlich konnte ich mir erst richtig vorstellen, was das heißt, unterzutauchen, als ich dieses Buch gelesen habe, ja. Mhm. Konnte das sehr gut nachvollziehen, miterleben irgendwo ein Stück, und fand das ziemlich haarig, denn diesen Verrat. Und dazu ist mir da noch eingefallen, ich war mal bei einer Buchlesung von Lea Rouge und habe das Buch auch noch, allerdings jetzt nicht hier, und habe es ewig nicht mehr gelesen. Und sie hat sich mal damit auseinandergesetzt, wie die einzelnen Länder in Europa im Zweiten Weltkrieg ihre Juden verraten oder geschützt haben. Kennst du dieses Buch? Nee, kenne ich nicht. Also sie ist richtig durch die Länder gereist und hat da die Juden befragt und die Bevölkerung gefragt, die im Zweiten Weltkrieg gelebt hat, also ja, die damals schon gelebt haben, um rauszukriegen, wie das Verhalten der einzelnen Länder war, in ganz Europa eben. Kann ein Volk ein Verräter sein? Oder sind Verräter immer Einzelne? Das sind schon Einzelne, aber es gibt eben in dem einen Volk mehr Einzelne und in dem anderen Volk weniger. Die zum Verrat neigen. Ja. Sodass du denkst, dass bestimmte Völker eher zum Verrat neigen als andere. Bei ihr kam das so raus im Buch. Also sie hatte das so recherchiert. Ja, nee, ich spreche jetzt nicht mit Lea Roos, ich spreche mit dir. Ja, gut. Na, ich selber habe es nicht recherchiert. Das kann ich natürlich jetzt. Nee, wenn du jetzt einfach so für dich überlegst, kann ein Volk ein Verräter sein? Oder kann ein Volk von Verrätern sein? Gott, ich sehe nicht. Also damit warst du jetzt nicht eh du gemeint mit Gott, nee. Nee, ist schon klar. Nicht gut. Ich denke mal nicht. Aber es kann schon in dem einen Land mehr, in dem anderen Land weniger geben. Ist Verrat ein Tatbestand der Geschichte? Ist Verrat immer früher? Nee. Leben wir heute in einer Zeit, die Verrat eher befördert oder Verrat eher ächtet? Ich denke, wir leben in einer Zeit, die Verrat sehr fördert. Inwiefern? Dieses Gemeinschaftsdenken geht immer mehr kaputt und dieses Egoistische kommt immer mehr durch. Und ich denke mal, Verrat hat ja auch ein Stück weit mit Egoismus zu tun. Ist Egoismus, ist so, sagen wir mal, Ellbogenkampf oder der Kampf um den Trog, hat der so Verratsdimensionen? Also ich glaube schon. Ich überlege gerade ein Beispiel, aber mir fällt jetzt aus dem Stegreif ein Stein. Ich denke mal, jetzt beim alltäglichen Kampf um den Arbeitsplatz, ja, kann man doch sehr schnell zum Verräter werden. Ist sowas nicht vielleicht eine Entwertung des Begriffs Verrat? Du hast eben Anne Frank genannt? Mhm. Und jetzt sagen wir mal um Beförderung. Nee, ich meine nicht Beförderung, ich meine Rausschmiss. Und damit steht auch eine Existenz auf dem Spiel. Klar, bei Anne Frank war noch ein Schritt. Ist das jetzt von dir so allgemeine Sicht oder sind es konkrete Erfahrungen, von denen du jetzt sprichst? Nee, also ich spreche jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung nicht, aber ich krieg's bei anderen schon mit. Also, dass man. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein direkter krasser Verrat ist. Das ist auch eher Petzen. Aber was diese Summierung dieser kleinen Petzeleien letztendlich auch ein Verrat ist. Was macht denn aus einer Petzerei einen Verrat? Ja, vielleicht ein bisschen die Wirkung, kann es sein. Denke ich mal. Dass eine Petzerei mit großer Wirkung ist ein Verrat. Und mit kleiner Wirkung bleibt es eine Petzerei. Würde ich momentan jetzt mal so sehen. Warst du schon mal in der Versuchung zu verraten? Das fällt mir vielleicht in 2 Stunden was ein. Wenn ich aber jetzt so aus dem Stegreif so richtig verraten, also mit bösen Konsequenzen, Naja, die Konsequenzen hast du ja vielleicht nicht selber in der Hand. Ja, doch, in gewissem Sinne schon, aber das sehe ich eigentlich nicht so als, ja, für denjenigen ist das vielleicht schon ein böser Verrat, aber so diese Sache, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wenn einem Dritten irgendwas Böses widerfahren könnte, also was für ihn wirklich schlimm ist, und ich diese Sache aufdecke und damit dem Vierten jetzt meinetwegen, der dem Dritten mit zufügt, schade, aber den Dritten damit schütze, ist das verständlich? Nee, das ist eine ganz komplizierte Konstruktion. Also einer fügt dem anderen was Böses zu, was ja. Böses ist jetzt blöd ausgedrückt. Ja. Also, du meinst jetzt Verrat als Strafe? Und ich verrate diesenjenigen, der das Böse zufügt, um den, dem das zufügt, zu schützen. Ja. Das ist ja im gewissen Sinne für den, der das Böse macht, ein Verrat. Aber ich muss es irgendwo machen, um diesen anderen zu schützen. Das heißt, Verrat lässt sich jetzt nicht nur in so einer Zweierbeziehung messen, also jemand, der verrät und jemand, der Verräter ist, sondern auch über eine Dreiecksbeziehung. Bezieht sich irgendwie, hat mit dem Umfeld zu tun. Genau, und da ist manchmal eine ganz schwierige Kiste, das zu entscheiden, wann man da was verrät und wann nicht, ne? Weil man auch eine gewisse Verantwortung diesen eben Dritten gegenüber hat. Weil man dessen Vertrauen genießt. Das Vertrauen, ja. Achso, nee, das war der Vierte, wa? dessen Vertrauen, ja gut. Den man verrät, dessen Vertrauen hat man ja, sonst wird er kein Verrat. Ach so, na gut, dann ist es kein Verrat. Weil dessen Vertrauen habe ich nicht. Ah ja, dann ist es bloß, ich weiß nicht, Aufdeckung eines Tatbestands. Gut, okay, na dann ja. Ja, so, ja. War jetzt meine Frage, war jetzt nicht die Antwort. Wenn du es jetzt Verrat mit Vertrauen in Zusammenhang bringst, dann stimmt es so, wie du sagst. Ich würde Verrat jetzt nicht unbedingt nur mit Vertrauen in Zusammenhang bringen. Für mich. Das heißt, man kann nur jemanden verraten, den man nicht kennt. Ja, genau. Ja, sicher. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Mhm. Tschüss. Tschüss. Mein, war jetzt aber voll kompliziert, bin ich richtig durcheinander. Sage ich zu meiner Rettung jetzt einfach, das sind immer so Festpunkte, Telefonnummern ansagen, Jingles spielen, Musik machen. Jetzt, ich spiele keinen Jingle, ich mache keine Musik, sondern sage einfach die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter nochmal an. Die lautet 721 39 32. 721 39 32. Tag Kathi, du bist jetzt nochmal mit einem Nachtrag, ja? Hallo, bist du noch da? Ach nee, hier bist du ja. Hallo Kathi? Hallo. Ja, du hast irgendeinen Nachtrag, hast du eben gesagt. Ja, genau. Und zwar habe ich im Meyers großen Lexikon unter Verrat nachgeguckt. Mhm. Und das lese ich jetzt mal vor. Ja. Also Verrat von Germanen. Halt, warte mal. Erstmal, du kannst es gleich vorlesen. Fasset mal in eigenen Worten zusammen. Kann ich nicht. Das ist nicht viel. Ich lese es mal kurz vor, okay? Ja. Okay, Verrat von germanischer Zeit bis in die Zeit des Lebewesens schwerste Straftat. Die alle Treueverletzungen gegenüber Gemeinschaft, Herrn, Familie umfasste. Zum geltenden Recht Geheimnisverrat, Hochverrat, Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit. Ja. Verrat als schwerstes Verbrechen? Ja. Und das Charakteristikum ist die Treue verletzen. Genau. Dem Land, der Familie, einer Person gegenüber. Und dem Herrn. Und dem Herrn. Ja. Der Herr ist Gott. Nö, ich glaube. Ach so, dem Herrn, dem weltlichen Herrn. Wahrscheinlich. Dem Vorgesetzten. Ja. Ey, das ist ja doch aber noch eine biedere Sicht, oder? Ja, sicher, ist ja auch veraltet. War ja auch im Past Tense geschrieben. Ja, ja. Aber du wolltest es jetzt nur vorlesen, ohne, also wärst du sonst nicht bereit, dir darüber Gedanken zu machen? Na doch, natürlich machen wir Gedanken darüber. Was heißt denn dann Treue dem Herrn gegenüber? Na, wenn man die verletzt, dann hat man Verrat begangen. Mhm. Welchem Herrn gegenüber bist du treu? Gar keinem. Ich bin mein eigener Herr. Und bist du davor gefeit, dich selbst zu verraten? Ja, ich bin davor geschützt. Wieso? Weil ich glaube nicht, dass ich mich selbst verraten würde. Dann wäre ich ja ganz schön dämlich. Oder? Wenn man dämlich ist, weiß man's? Keine Ahnung. Also ich würde mich nicht als dämlich bezeichnen. Meinst du die Dämliche, die sich als dämlich bezeichnen? Wahrscheinlich nicht. Warum würdest du mich als dämlich bezeichnen, oder was? Nee, ich verlange nicht von dir, macht dich sowas nicht unsicher? Was macht mich unsicher? Ja, dass man vielleicht dämlich ist und das ja nicht weh ist. Nö. Na, das weitergedacht hieß ja, dass du möglicherweise doch in der Lage wärst, dich selber zu verraten. Ja, klar. Aber ich glaube nicht, dass ich dämlich bin und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich mich selber verrate. Denkst du, dass so eine Selbstgewissheit ein Schutz ist? Eine Selbstgewissheit? Ja, sich selber sicher sein. Sich sicher sein, dass man nicht dämlich ist, dass man sich nicht verraten wird. So eine Selbstsicherheit meinst du? Ja. Ja, denke ich schon. Und meinst du, dass es ein Schutz ist, der wirklich der dick genug ist? Der auch funktioniert? Das weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren. Wie alt bist denn du? 18, immer noch. Ah. Ah ja, du warst vor 2 Wochen, warst du 18 minus 2 Wochen. Genau. Ah ja. Aber ich werde bald 19. Am 14. Oktober. Hallo? Ja, ich überlege, wie ich jetzt im Vorhinein darf man ja nicht gratulieren. Ja, auf keinen Fall, das bringt Pech. Das bringt Pech. Na, kannst du am 14. Oktober an mich denken und mich im Radio grüßen und mir gratulieren? Das werde ich mit Sicherheit nicht machen. Vielleicht an dich denken. Boah, warum wirst du es nicht machen? Ja, weil ich hier nicht ins Radio gehe, um Leute zum Geburtstag zu gratulieren. Naja, aber kannst ja mal eine Ausnahme machen. Nee. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay, ciao. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Ja, hi, hier ist Heinz. Tag, Heinz. Tag, Kuttner. Ja. Verrat. Ich finde, dass Verräter, Täter und Opfer zugleich sind. Warte mal, ich habe vorher... kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich habe, weil das eben irgendwie ein interessanter Punkt mit Kathi war, fand ich. Bist du dir sicher, dass du nicht dämlich bist? Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen frech. Also, das nee, ist jetzt nicht beleidigend gemeint. Die Frage, die kann ich sogar nicht beantworten. Nicht mit Nein und nicht mit Ja. Gibt es ein Kriterium dafür, wo man, an dem man vielleicht, wenn man jetzt sich als Kriminalist seiner selbst betrachtet, ja? Man selbst ist Kriminalist und man selbst ist der Tatort. Den schreitet man jetzt ab, sucht nach Fingerabdrücken, Spuren, Indizien. Gibt es da so Indizien, die darauf hinweisen, dass man möglicherweise doch dämlich ist? Oder Indizien, von denen, die einen vielleicht zu der Hoffnung berechtigen, nicht besonders dämlich zu sein? Die gibt es, aber andererseits gibt es immer wieder Indizien, die für das eine sprechen und Indizien, die für das andere sprechen. Welche? Wenn die Indizien für das eine überwiegen, dann ist man auf der einen Seite. Wenn die Indizien für das andere überwiegen, ist man vielleicht eher geneigt, dann zu dem anderen zu tendieren. Aber was jetzt die absolute Wahrheit darstellt, weiß man deswegen immer noch nicht. Ja, weil diese Indizien, ich sag mal so, das Abschreiben als Kriminalist und Tatort zugleich, kommt ja immer wieder in gewissen Situationen vor, sodass deine Wahrnehmung ja nicht objektiv ist, sondern von dieser Situation geprägt. In welchen Situationen, denkst du, wird man zum Kriminalisten seiner selbst? Ich glaube eben dann, wenn man vielleicht zum Verräter geworden ist. An sich selbst? Nicht unbedingt, nicht nur, auch an anderen. Aber letztendlich ist man ja, wenn man zum Verräter an anderen wird, auch zum Verräter an sich selbst geworden. Und das kann natürlich motivieren, dann zum Kriminalist zu werden. Kann man an sich selbst Verrat üben, ohne dass man an anderen Verrat übt? Oh ja, klar. Ich denke mal schon, also zumindest sieht es mir manchmal so. Hast du dich selbst schon mal verraten? Schon oft. Ich glaube, ich denke mal, dass ich in der Woche mindestens zweimal. Ei, sei nicht so schnell. Verrat ist doch ein wirklich großes Wort. Da kann man doch nicht zweimal die Woche, 104 Mal im Jahr. Wie alt bist du? Ja, ein Vierteljahrhundert schon. Ja, wenn man dann jetzt, sagen wir mal, richtig 10 Jahre selbstverantwortlich nimmt, dann hättest du dich jetzt schon 1040 Mal verraten. Ich möchte jetzt nicht einen Taschenrechner holen. Kann sein. Ich denke mal, das kommt doch wirklich darauf an, wie schwer das Delikt, wie die Selbstbeimessung der Schwere, wie man das sieht. Es gibt ja manche Sachen, wo man eben sagt, das hätte jetzt nicht gebraucht, und andere, wo man drüber hinweg sieht und die man dann im Nachhinein doch recht albern findet. Gibt es in dieser Hügelkette der 1000 Verräte, die du an dir selbst geübt hast, gibt es das im Mount Everest? Ja. Den gibt es ganz lange her. Und wie sieht der aus? Könntest du ihn beschreiben? Illusionär. Dass man einer Illusion hinterhergerannt ist und eigentlich nur oberflächlich gehandelt hat die ganze Zeit und sozusagen ein Verrat an sich selbst und an dem anderen Menschen irgendwie die ganze Zeit gedeckt hat. Quasi unter der Oberfläche ist laufend ein Verrat gelaufen, den man nie bewusst wahrhaben wollte, und irgendwann, erdbebenartig, kam der zum Vorschein. Und dann ist natürlich die ganze Illusionsgebäude zusammengestürzt. Wie sieht denn so ein unteroberflächlicher Verrat aus? Setzt ein Verrat nicht immer Bewusstsein des Verrats voraus? Ja, aber gibt es ja zum Beispiel auch Dinge, die dir bewusst sind und trotzdem machst du sie nicht. Oder trotzdem gehst du deinen Lebensweg nach und weißt, dass du quasi auf eine Einbahnstraße gehst. Also du hast nicht den Mumm dazu, das anzupacken und zu sagen, irgendwie, du drehst jetzt um, weil du vielleicht Angst hast, auf Gegenverkehr zu treffen, der dich ernst stoppen könnte. Und das ist vielleicht dann der Verrat an sich selbst, den man begeht. Zum einen unehrlich zu sein, weil Verrat hat ja immer was mit Verlust zu tun, hat was mit Unehrlichkeit zu tun, und davor hat man natürlich auch Angst. Denn hat mit Verlust zu tun, ja, Verrat? Klar. Inwiefern? Ich denke mal, dass jeder, der verraten wird, auch einen Verlust erleidet. Wenn es jetzt eben halt auch die, fällt mir das Wort da nicht ein, Teufel nochmal, anderes. Egal, aber es geht halt darum, dass du zum Beispiel nur jemanden traust, genau, Vertrauen, das waren, und derjenige, der dich verrät, das ist halt, dann, du verlierst das Vertrauen. Das ist der Verlust. Du kannst denjenigen einfach, du verlierst ihn als Person. Wie sah dein größter Verrat aus? Ich weiß ja nicht, wie ich das verbalisieren kann jetzt. das war, wie gesagt, eine Beziehungskiste, die 4 Jahre lang lief und ja, im Nachhinein, wenn ich das alles recht überlege, eigentlich recht verräterisch war. Intern. Nicht nach außen hin. Wo würdest du den heutigen klassischen Ort für Verrat sehen? In der Liebe, in der Freundschaft, auf der Arbeit? In der Arbeitswelt. In der Arbeitswelt. Ja, weil die Menschen einfach zu egoistisch von ihrem Umfeld geprägt sind. Denke ich mal. Ja. Also persönlich, ja, denke mal schon, die Erfahrung so gemacht zu haben und das so sagen zu können. Ist die Arbeitswelt in einem Bereich, an den du viel Vertrauen schenkst? Überhaupt nicht. Aber dann kann man ja auch schwer verraten werden, oder? Naja, sagen wir mal so, wenn du verraten wirst, dann ist der Schmerz geringer. Ja, also man kann ja gewisserweise angeschissen oder übervorteilt oder benachteiligt oder verpetzt werden oder sowas. Ja, das kann man durchaus, aber ja, das ist halt auch immer so eine Sache, weißt du, jeder sieht in dem Begriff Verrat, das ist ja nur ein Begriff für eine Art des mitmenschlichen Umgangs und für den einen wiegt das schwerer, für den anderen wiegt das schwerer und der eine sieht so und der andere sieht so und letztendlich debattieren wir hier über irgendwas, was jeder völlig anders sieht und wahrnimmt und empfindet. Aber letztendlich ist es so, dass je öfter man verraten wird, verpetzt wird, verschissen wird, gemobbt wird, desto abgestumpfter wird man einfach. Es ist natürlich auch so, dass in gewissen Bereichen einfach das auch sehr sensibel, also zumindest von mir aus gesehen, ziemlich sensibel gehandhabt wird, sodass ich sage, wenn mir in der Arbeitswelt irgendwie, wenn ich da verpetzt werde oder so, ist mir ziemlich scheißegal. Aber in anderen Bereichen eben nicht. Und wie gesagt, der Mount Everest war eben so ein Bereich, der sozusagen irgendwie die Nadelspitze unter der Haut war. Gab es da ein Motiv? Ja, Egoismus. Dann danke ich dir für deinen Anruf an der Stelle, ja? Tschüss. So, ich sage mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, 721 39 32, 721 39 32, sag nochmal oder lass nochmal meine Telefonnummer hier sagen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, Mensch, das mit der Polizeidienststelle klingt ja jetzt so gruselig, wenn man von Thema Verrat hat. Das Thema ist also Verrat. Und leider, ich hab's ja vorhin kein Übergabegespräch mit Johnny. Ihr sollt aber trotzdem nicht auf seine Stimme verzichten müssen. Ich habe ihn gebeten, für mich eine Erzählung vorzulesen von Jorge Luis Borges, der lateinamerikanischer Schriftsteller, eins der Vorbilder von Gabriel Marquez und jemand, der die ganz großen Themen von Verrat, von Tod, von Zauber, von Illusion in immer sehr, sehr kurzen Erzählungen ganz großartig in Lateinamerika angesiedelt beschreibt. Und Johnny liest die Geschichte vor. Und hier kommt sie jetzt. Thema vom Verräter und vom Helden. So the Platonic year whirls out new right and wrong, whirls in the old instead. All men are dancers and their tree goes to the barbarous clangor of a gong. W.B. Yeats, The Tower. Unter dem notorischen Einfluss Chestertons, der sich auf das Erzählen und Ausschmücken eleganter Geheimnisse versteht, und des Hofrats Leibniz, der die prästabilierte Harmonie erfand, bin ich auf dieses Thema verfallen, das ich vielleicht einmal ausführen werde und das mich schon heute im Verlauf meiner müßigen Abende irgendwie rechtfertigt. Noch fehlen Einzelheiten, Richtigstellungen, Zurechtrückungen. Es gibt Zonen der Geschichte, die sich mir noch nicht erschlossen haben. Heute, am 3. Januar 1944, ahne ich sie wie folgt. Die Handlung spielt in einem unterdrückten und widerstandskräftigen Land. Polen, Irland, die Republik Venedig. Irgendein südamerikanischer oder balkanischer Staat. Besser gesagt, sie hat gespielt, denn wenn auch der Erzähler Zeitgenosse ist, so ereignet sich die von ihm erzählte Geschichte doch in der Mitte oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sagen wir der erzählerischen Einfachheit halber Irland, sagen wir 1824. Der Erzähler heißt Ryan. Er ist ein Urenkel des Jungen, des Heldenhaften, des Schönen, des Ermordeten Fergus Kilpatrick, dessen Grab auf geheimnisvolle Weise entweiht wurde, dessen Name die Verse von Browning und V. Hugo verklärten, dessen Standbild einen grauen Berggipfel zwischen roten Mooren krönt. Kilpatrick war ein Verschwörer, ein geheimer und glorreicher Hauptmann von Verschwörern. Ähnlich wie Moses, der vom Lande Moab auf das gelobte Land sah und es nicht betreten durfte, fiel Kilpatrick am Vorabend der siegreichen Rebellion, die er voraus geplant und erträumt hatte. Der 100. Jahrestag seines Todes rückte heran. Die Umstände des Verbrechens sind rätselhaft. Ryan, mit der Herausgabe einer Biografie des Helden beschäftigt, entdeckt, dass das Rätsel über das rein Kriminelle hinausgeht. Kilpatrick wurde in einem Theater ermordet. Die englische Polizei hat den Mörder nie gefunden. Die Geschichtsschreiber behaupten, dies Versagen schmälere nicht ihren guten Ruf, da ihn vielleicht die Polizei selbst umbringen ließ. Weitere rätselhafte Züge beunruhigen Ryan. Sie sind zyklischen Charakters. Sie scheinen Ereignisse aus weit entfernten Zeiten, weit entfernten Regionen zu wiederholen oder zu kombinieren. So weiß jeder Mann, dass die Polizei, als sie den Leichnam des Helden untersuchte, einen verschlossenen Brief bei ihm fand, der ihn vor der Gefahr warnte, an diesem Abend das Theater zu besuchen. Auch Julius Caesar erhielt, als er zu dem Ort aufbrach, wo ihn die Dolche der Freunde erwarteten, ein Schreiben, das er nicht las und das den Verrat und alle Namen der Verräter enthüllte. Caesars Gattin Calpurnia sah im Traum einen Turm einstürzen, den ihm der Senat zugebilligt hatte. Am Vorabend des Todes von Kilpatrick wurden im ganzen Land falsche und anonyme Gerüchte vom Brand des Rundturmes von Kilcarven verbreitet, was man als eine Art von Vorzeichen deuten konnte, denn in Kilcarven war er geboren. Diese und andere Parallelen zwischen der Geschichte Caesars und der Geschichte eines irischen Verschwörers lassen Ryan auf eine geheime Form der Zeit schließen, auf ein Muster von Linien, die sich wiederholen. Er denkt an die Dezimalgeschichte, die Condorcet ersann, an die Morphologien, die Hegel, Spengler und Vico vortrugen, an die Menschen des Hesiod, die vom goldenen bis zum eisernen Zeitalter entarten. Er denkt an die Wanderung der Seelen, eine Lehre, die die keltischen Schriften mit Schauder erfüllt und die der nämliche Caesar den britannischen Druiden zuschrieb. Er denkt, dass Fergus Kilpatrick, bevor er Fergus Kilpatrick war, Julius Caesar war. Aus diesen kreisförmigen Labyrinthen rettet ihn eine seltsame Feststellung, eine Feststellung, die ihn dann in weitere, noch unentrinnbarere und anders geartete Labyrinthe stürzt. Gewisse Worte eines Bettlers, der mit Kilpatrick am Tage seines Todes sprach, waren von Shakespeare in seiner Tragödie Macbeth vorgebildet worden. Dass die Geschichte kopiert haben sollte, war schon bestürzend genug. Dass die Geschichte die Literatur kopieren soll, ist unfassbar. Ryan findet heraus, dass im Jahre 1814 James Alexander Nolan, der älteste unter den Gefährten des Helden, die Hauptdramen Shakespeares ins Gälische übersetzt hatte, unter ihnen Julius Caesar. Auch entdeckt er in den Archiven einen handschriftlichen Artikel Nolans über die Schweizer Festspiele. Große Wanderaufführungen, die tausende von Schauspielern erfordern und geschichtliche Vorfälle in denselben Städten und Bergen darstellen, wo sie sich ereigneten. Ein anderes unveröffentlichtes Dokument verrät ihm, dass Kilpatrick wenige Tage vor dem Ende, als er in den letzten geheimen Versammlungen den Vorsitz führte, das Todesurteil eines Verräters unterschrieben hatte, dessen Name getilgt worden ist. Dieses Urteil stimmt nicht mit den sonst milden Gepflogenheiten Kilpatricks überein. Ryan untersucht diesen Fall. Diese Untersuchung ist eine der Lücken des Themas und es gelingt ihm, das Rätsel zu lösen. Kilpatrick wurde in einem Theater umgebracht, aber als Theater diente die ganze Stadt und die Schauspieler waren Legion und das Drama, das in seinem Tod gipfelte, dauerte viele Tage und Nächte. Hier folgt, was geschah. Am 2. August 1824 versammelten sich die Verschwörer. Das Land war reif für die Rebellion. Irgendetwas schlug trotzdem immer fehl. Ein Verräter musste in der Geheimversammlung stecken. Fergus Kilpatrick hatte James Nolan aufgetragen, diesen Verräter herauszufinden. Nolan führte seine Aufgabe durch. Vor der ganzen Versammlung gab er bekannt, dass der Verräter Fergus Kilpatrick selbst sei. Mit unwiderleglichen Beweisen belegte er seine Anklage. Die Verschworenen verurteilten ihren Vorsitzenden zum Tode. Dieser unterzeichnete sein eigenes Urteil, bat aber inständig, dass seine Bestrafung nicht dem Land zum Schaden gereiche. Da entwarf Nolan einen seltsamen Plan. Irland vergöttete Kilpatrick. Der leiseste Verdacht, dass er ein Schurke sei, hätte die Rebellion vereitelt. Nolan schlug einen Plan vor, der aus der Hinrichtung des Verräters ein Werkzeug zur Befreiung des Vaterlandes machte. Er riet, den Verurteilten von der Hand eines unbekannten Mörders sterben zu lassen, unter absichtlich dramatischen Umständen, die sich in die Einbildungskraft des Volkes eingraben und die Rebellion beschleunigen sollten. Kilpatrick schwur, bei diesem Plan mitzuwirken, der ihm Gelegenheit gab, Abbuße zu tun und der seinen Tod besiegeln würde. Da die Zeit drängte, vermochte Nolan nicht, alle Umstände der vielfältigen Hinrichtungszeremonie zu erfinden. Er musste bei einem anderen Dramendichter eine Anleihe aufnehmen, bei dem englischen Feind William Shakespeare. Er übernahm Szenen aus Macbeth, aus Julius Caesar. Die öffentliche und geheime Vorstellung zog sich über mehrere Tage hin. Der Verurteilte zog in Dublin ein, stritt, handelte, betete, tadelte, sprach pathetische Worte. Und jede einzelne dieser Handlungen, die sich im Nachruhm fortdauern sollten, war von Nolan vorherbestimmt. Hunderte von Schauspielern wirkten zusammen mit dem Hauptdarsteller. Einige Rollen waren verzwickt, andere beschränkten sich auf einen Augenblick. Die Dinge, die gesagt und getan wurden, stehen noch heute in den Geschichtsbüchern, sind verewigt im leidenschaftlichen Gedächtnis Irlands. Kilpatrick, hingerissen von diesem genau ausgedachten Schicksalsablauf, der ihn lossprach und ihn zugrunde richtete, bereicherte mehr als einmal den Text seines Richters um improvisierte Taten und Worte. So entfaltete sich in der Zeit das erfolgreiche Drama, bis am 6. August 1824 in einer mit Trauervorhängen ausgeschlagenen Loge, die auf die Theaterloge Lincolns vorausdeutete, die ersehnte Kugel die Brust des Verräters und des Helden durchbohrte, der zwischen zwei Strömen stürzenden Blutes kaum noch ein paar vorhergesehene Worte zu sprechen vermochte. In dem Werk Nolans sind die Teile, die sich an Shakespeare anschließen, die am wenigsten dramatischen. Ryan vermutet, dass der Autor sie einfügte, damit irgendjemand künftig die Wahrheit herausfinden sollte. Er begreift, dass auch er in Nolans Fabel einbezogen ist. Nach reiflicher Überlegung beschließt er, die Entdeckung zu verschweigen. Er veröffentlicht ein Buch, das dem Ruhm des Helden gewidmet ist. Auch das war vielleicht vorgesehen. Das ist der Sound, created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Thema ist Verrat, die Telefonnummer lautet 7481 110. Und jetzt ist Hagen am Telefon. Tag, Hagen. Ja, grüß dich, Jürgen. Bist du Nibelungenlied vertraut? Halbwegs, ja. Aber schon ein bisschen länger her, noch aus der Schulzeit. Ich hab's danach noch nicht geschafft, es mal wieder zu lesen. Ist es ein guter Grund? Ach so, der eigentliche Grund war dann schon Pflichtlektüre. Ja, erstmal ja. Denn hat mir dann meine Mutter erzählt, dass wir da so eine dumme Sage haben oder sowas in der Richtung. Und sie, naja, wieso, liest du das mal genau durch? Und dann wusste ich schon drauf kommen. Ich dann hier lesen und so und sie dann und ich dann irgendwann meinen Namen gelesen, da ist dann, nu, wo kommt denn das her? Naja, und dann war es für mich ein bisschen interessanter. Hat deine Mutter begründen können, warum sie dich Hagen genannt hat? Naja, wahrscheinlich. Doch, sie hat es mir mal erzählt, stimmt. Sie heißt Sigrid. Und Sigrid so ähnlich wie Siegfried und Hagen, der Name hat ihr irgendwo gefallen und strahlt irgendwas Heroisches aus. Und dann dachte sie, dass ich vielleicht ein Held werde. Und was bist du jetzt geworden? Schlosser. Schön. Naja, aber zum Thema Verrat habe ich eigentlich, glaube ich, was ganz Tolles. Ja, was denn? Und zwar ein Kumpel von mir, der ist schon wesentlich älter. Der hat mir mal zwei Sprichwörter darüber gesagt, über Verrat. Weil ich ja manchmal so ein bisschen viel erzähle und so. Und da sagt er zu mir, der Mund verrät das Herzensgrund. Und denn dazu der noch... Der Mund verrät das Herzensgrund. Ja, dass man sich im Prinzip selber mitunter verrät. Ja. Oder Sachen von sich selber zu sehr verrät. Und dazu ja. Meint er denn als Gegenstück dazu, mit Schweigen verrät man sich nicht. Eigentlich klasse irgendwo. Andererseits gibt es ja auch so ein verräterisches Schweigen, oder? Naja, verräterisches Schweigen ist dann aber wieder darauf begründet, wenn man dann sich selber verraten hat. Also wieder zu dem ersten Sprichwort. Also wie man's macht, macht man es doch eher verkehrt. Würdest du, wenn du jetzt im Bad vor dem Spiegel stehst, würdest du deinen Mund für einen Verräter halten? In gewisser Weise schon, ja. Wäre das nicht ein guter Grund, sich von ihm zu trennen? Ein guter Grund, manchmal eher die Klappe zu halten. Oder, ja, doch. Nicht nur manchmal, sondern meistens so, ja. Also, den Mund gewissermaßen zu entmündigen. Das ist eine gute Idee. Sich selber entmündigen. Naja, nee, ist auch wieder Quatsch. wie soll ich das jetzt sagen, aber zu lernen, im richtigen Augenblick den Mund zu halten, um sich nicht selber zu verraten. Also selber, aber diese, sagt man, ja, aber da, diese, das ist ja, also verraten ist ja immer so doppeldeutig. Verraten ist ja immer der wirkliche Verrat. Ja, man sagt irgendwann und jemand anders stirbt. Genau des, deswegen und man hat dessen Vertrauen gehabt. Und dann gibt es ja noch diese quasi schwache Verraten, so, soll ich mal was verraten? Morgen wird werden 20 Grad. Nein. Das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, na, das zweite ist kein Verraten. Das ist irgendwo, naja, Smalltalk oder das ist ja, aber der, der Mund verrät der Seele Grund oder wie hieß das Sprichwort? Ja, so, ne? Der Mund verrät das Herzensgrund. Der Mund verrät das Herzensgrund. Ist denn der Grund des Herzens bei sich zu behalten? Oder ist der nicht durchaus verratens- oder mitteilenswert? Nee, der ist, naja, die wissen Leuten vielleicht verratenswert, aber vielleicht dann auch nicht so jedem. Und man muss dann für sich selber wahrscheinlich lernen, wem man sein Herz verrät. Also, und den verrät man es aber eigentlich nicht. Also da übt man dann nicht Verrat. Nee, das ist dann kein Verrat, das ist dann eher ein Mitteilen. Also ein Mitteilen vielleicht seiner Gefühle oder sowas. Aber man sollte es vielleicht nicht so übertreiben. Man sollte vielleicht mehr so für sich behalten, im Großen und Ganzen. Also sein Inneres. Verstehst? Ja, ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube schon. Naja, stimmt nicht für jeden vielleicht. Aber für mich wahrscheinlich. Also, so meine Sache, die ich mir daraus ziehe. Woran hast du das gelernt? Naja, dass man... Ach naja, aus Beziehungskisten wahrscheinlich groß zum Großen und Ganzen, ja. Mit Beziehungskisten meinst du jetzt wahrscheinlich das, was andere Leute Frauen nennen? Ja, man könnte es auch Frauen nennen, ja. Ja. Dass man sich da vielleicht irgendwo... Aber Frauen ist für dich zu positiv besetzt und darum definierst du sie lieber als Beziehungskisten? Weil ja, sie sowieso, weil die wissen, immer gescheitert sind. Ja, im Großen und Ganzen, ja, wo man dachte, man ist sich total todsicher und top und toll und dann im Prinzip doch verarsche oder, naja, nicht verarsche, aber Verrat. Du wurdest verraten von einer Frau? Na... Ja, von der Frau ist vielleicht weniger, eher von einem Kumpel, mit dem sie dann abgezogen ist, aber im Prinzip kann man den Verrat dann auf Bede legen, denn im Prinzip haben sie mich ja dann Bede verraten. Indem sie so hinterm Rücken und so. Ist Verrat in der Liebe möglich? Oder fällt die Liebe nicht dahin, wo sie hinfällt? Das ist eine interessante Frage. Naja, eigentlich fällt Liebe dahin, wo sie hinfällt. Das ist ja auch so ein tolles Sprichwort. Aber irgendwo... Und dann hat sie ja unter Umständen schon eine Macht, die stärker ist als man selbst. Ja, man sitzt am Tisch, auf der anderen Seite sitzt die Liebe, auf der einen Seite sitzt du und du machst Armdrücken und weißt, die Liebe ist immer stärker. Tja, da rennt man irgendwo dann gegen an und kann nichts gegen machen. Naja, das ist aber... Das wäre insofern kein Verrat, wenn man... Also ich hab's ja selber gemerkt und drauf angesprochen und nö, ach, um Gottes Willen, nein, so ist es gar nicht. Und im Nachhinein erweise ich dann noch meine Ahnung als richtig. Und das ist dann ein Co-Verrat. Entweder man macht gleich den Mund auf, ist ehrlich oder nicht. Und somit ist das für mich irgendwo, wurde ich verraten. Welchen Satz würdest du unterschreiben? Man kann in der Liebe ehrlich sein oder man muss in der Liebe ehrlich sein? Man muss eigentlich ehrlich sein in der Liebe. Und kann man ehrlich sein in der Liebe? Na, wenn man es muss, dann kann man es auch, ja klar. Nee, müssen ist jetzt so eine Vorgabe, von der man denkt, dass sie richtig ist. Und das Können ist die Frage, ob man diese, also dem gerecht werden kann. Naja, also für mich gibt es da irgendwo bis eins, entweder man liebt jemanden oder nicht. Und dann ist es halt kompromisslos und dann muss man ehrlich sein irgendwo. Und hat er dann nichts mehr mit dem eigenen Denken, mit dem eigenen Verhalten zu tun? Weil es ist entweder Liebe oder es ist keine Liebe? Naja, klar. Mit, anderen los, hatte was mit dem eigenen Denken und Verhalten zu tun. Denn wenn ich jemanden liebe, dann stelle ich mich auf den Menschen auch total irgendwo ein und dann könnte ich da nicht irgendwo was tun, was gegen den Menschen geht vielleicht. Also kompromisslos halt, ja klar. Dann muss man ehrlich sein und alles andere wäre Verrat. Ich meine, es gibt so kleine Lügen oder was, na, das mag ja vielleicht mal noch hingehen, dass man sagt, ja gut, man musste länger arbeiten, aber in Wirklichkeit war man dann doch vielleicht in der Kneipe mit einem Kumpel ein Bier trinken oder so. Na, das ist dann nur wieder kein Verrat. Hast du in der Liebe schon mal verraten? Ja. Aber muss ich das erzählen? Nee, was? Nee. Dann ist... Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, ciao. Tschüss. Hi Julia. Ja, hallo. Also gleich mal dazu, was Hagen gesagt hat gerade. Ich würde sagen, dass man in der Liebe ehrlich sein kann, aber nicht unbedingt muss, zumindest nicht auf der ganzen Linie. Was jetzt nicht heißt, dass man die ganze Zeit rumlügen soll, aber dass es bestimmte Kleinigkeiten gibt, die eigentlich nur den anderen verletzen, ohne dass es einen großen Sinn hat, nur um ehrlich zu sein, jetzt alles zu erzählen, bin ich der Meinung. Hallo? Ja, das heißt, du denkst, man kann ja nicht ohne weiteres in der Liebe ehrlich sein. Nee, also denke ich nicht. Also doch, man kann schon. Also ich kenne auch jemanden in der Beziehung von einer Freundin, also der versucht wirklich auf der ganzen Linie ehrlich zu sein und sie aber damit auch ganz schön verletzt hat teilweise, was vielleicht besser gewesen wäre, wenn er ein paar Sachen einfach für sich behalten hätte, weil es sich nach einer bestimmten Zeit dann gegeben hat. Also zum Beispiel nach Hause zu kommen und zu erzählen, ach, heute habe ich aber jemanden gesehen, der war ja so toll und ja, das musste ich dir ja jetzt erzählen, weil sonst wäre ich ja nicht ehrlich gegenüber, also dir gegenüber. Das finde ich, das muss nicht sein, zum Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen Lügen und Verraten? Also zwischen einer Lüge und einem Verrat? Also eigentlich wollte ich sowieso sagen, was für mich der Unterschied zwischen Verrat und Verpetzen und Denunziation ist, was worüber ich jetzt die ganze Zeit schon nachgegrübelt habe, weil am Anfang ja ziemlich viele nur jetzt Sachen so Verpetzgeschichten erzählt haben. Also für mich liegt da der Unterschied darin, dass beim Verrat man sich eben immer selbst verrät. Also das ist, was auch schon Heinz gesagt hat, dass man eine bestimmte Einstellung hat oder hinter einer Person oder hinter einer Sache steht und dass man dann, wenn man jemanden verrät, eben diese Sache eigentlich verleugnet. Und das kann man eben auch mit sich selbst machen. Also wenn ich ja bestimmte Einstellungen habe und dann ja, das ist, glaube ich, politisch ganz oft so, dass wenn man jetzt opportunistisch ist, dass man einfach dann eigentlich innerlich eine ganz andere Einstellung hat, aber nur um jetzt einer Gefahr zu entgehen, verhaftet zu werden oder so, eben sich selbst verrät und irgendwie wie eine ganz andere Einstellung nach außen hin zeigt. Ist es jetzt nicht vielleicht bloß so eine Art kleinbürgerlicher Trost, dass man sagt, also Verräter verraten immer sich selbst? So nach dem Motto, wir sind unrecht gut, gedeiht nicht? Ich habe ja nicht gesagt, also dass jetzt nur, weil Verräter immer sich selbst verraten, die anderen irgendwie, also die jetzt denunzieren oder verpetzen, nicht schuld sind. Also Denunziation ist für mich also eine ganz schlimme Sache. Nur glaube ich, dass man da nicht vorher schon hinter dieser Sache gestanden haben muss. Also wenn jetzt im Dritten Reich irgendwer jetzt Juden denunziert hat, dann kann er auch schon vorher der Meinung gewesen sein, dass das rechtens ist oder dass das jetzt so sein muss. Aber wenn man jemanden verrät, dann glaube ich, muss man vorher irgendwie zu dieser Person gestanden haben und dann auf einmal, also in irgendeiner Situation vielleicht, wo man weiter eigentlich dazu stehen sollte, diese dann verrät. Könntest du dir vorstellen, Verräterin zu sein? Ja, ich denke schon, dass ich mir das vorstellen könnte, weil also die Motive, jetzt jemanden zu verraten, die gibt's ja, also die kommen ja häufig vor. Ich denke, einmal, um jetzt irgendwie selber aus einer Sache Profit zu schlagen, also das hoffe ich jetzt nicht, dass es mir mal passieren würde, dass ich deshalb jemanden verrate oder eben aus Angst einfach, also jetzt, um selber einer Gefahr eben zu entgehen, dass man da schon in die Situation kommen könnte. Also ich möchte es mir jetzt auch nicht wünschen. Aber ich glaube, dass, dass es schon sehr gravierende Situationen sein müssen. Also so eine Kleinigkeiten, die würde ich niemals als Verrat bezeichnen. Weil da die Gefahr zu groß ist, dass du die begehst, diese Kleinigkeiten. Nein, nicht deswegen, aber weil meiner Meinung nach Verpetzen auch ganz andere Ursachen hat als Verrat. Also was ich versucht habe schon zu erklären eigentlich. Wo hätten für dich heute Verrat seinen Ort? Also quasi nur im Dritten Reich oder in der Liebe oder in der Arbeit? Also ich glaube, es kann überall vorkommen. Also in der Liebe weiß ich nicht. Also jetzt nicht Betrug ist für mich nicht Verrat. Also nee, das glaube ich nicht. Aber und auf der Arbeit, da denke ich mal, kann es natürlich auch vorkommen. Also wenn man irgendwie vorher zum Arbeitskollegen gestanden hat oder irgendwie mit dem befreundet ist und dann, weiß ich nicht, oder irgendwas und oder man stellt sich auf einmal gegen den, weil alle anderen sich auch gegen den stellen, aber innerlich ist man eigentlich davon überzeugt, dass er im Recht ist, dann finde ich, ist es auch Verrat. Hallo? Hast du schon mal jemanden verraten? Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob ich schon mal jemanden verraten habe. Also ist mir ehrlich gesagt jetzt nichts eingefallen so. Also ich meine, es wird vielleicht schon mal vorgekommen sein, aber so eine Situation... Wie viele Leute würdest du so zu deinem engeren Lebensumfeld rechnen? Oh, zu meinem engeren... Also die dir irgendwie wichtig sind. Wie viele? Ja, ungefähr. Sechs, sieben. In etwa? Wen davon könntest du dir vorstellen, als am ehesten zu verraten? Am ehesten zu verraten? Das ist aber schwer. Eine Freundin vielleicht? Ja, ist jetzt schwierig, weil ich mir jetzt keine Situation irgendwie vorstellen kann, in der ich das tun sollte. Und wer wäre der Letzte, den du verraten würdest? Der Letzte, ich glaube, meine Mutter, glaube ich. Ja, also weiß ich nicht, würde ich jetzt als Erstes sagen, aber es ist auch nur Spekulation jetzt. Und dein Vater? Oder so, ja. Also steht für mich an gleicher Stelle, sag ich mal, meine Eltern halt. Okay. Dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. Tschüss, Julia. Lasse nochmal im Geiste passieren, die engen Verwandten oder Vertrauten oder Freunde. Nur zwei Dinge, durch so viel Formen geschritten, durch ich und wir und du, doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage, wozu? Das ist eine Kinderfrage. Dir wurde erst spät bewusst, es gibt nur eines. Ertrage, ob Sinn, ob Sucht, ob Sage, dein fernbestimmtes, du musst. Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles erblühte, verblich. Es gibt nur zwei Dinge, die Leere und das gezeichnete Ich. Unser ganzes Hab und Gut. Damals hinterm Mond. Zu trinken gab es nie zu viel und abends wusste ich immer, wo du warst. Was haben wir gelacht? Das Lächeln war die Welt, der Mensch war gut. Damals hinterm Mond. Regeln waren zum Brechen da, wir kämpften mit der Kraft gesunder Wut. Zu streiten gab es nie zu viel und abends wusste ich ja, wo du warst. Was haben wir geliebt? Damals hinterm Mond. Der Mensch war gut. Damals hinterm Mond. Der Baggersee war Ozean. Die Ente war ein Schwan, ein Topf, ein Hut. Bis nie zu viel und abends wusste ich immer, wo du warst. Was haben wir gelacht? Damals hinterm Mond. Kurzinfo. Reaktion: Der Betriebsrat von Daimler-Benz hat Widerstand gegen die Entscheidung des Firmenvorstandes angekündigt, die Lohnfortzahlung ab 1. Oktober auf 80% zu kürzen. Vorsitzender Feuerstein sagte in der ARD, das Vorgehen des größten deutschen Industriekonzerns sei durch den geltenden Tarifvertrag nicht gedeckt. Er geht davon aus, dass die IG Metall Massenwiderstand organisiert. Opferlawine. Die Bundestagsfraktionen von Union und FDP haben der dritten Stufe der Gesundheitsreform zugestimmt. Danach müssen unter anderem Beitragsanhebungen der Krankenkassen an eine höhere Selbstbeteiligung der Patienten gekoppelt sein, so bei Medikamenten und Klinikaufenthalten. Auseinandersetzung. Knapp 2 Monate nach der Beendigung des größten Hungerstreiks politischer Häftlinge ist es in der Türkei erneut zu einer Häftlingsmeuterei gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Anatolia berichtete, kamen in der Strafanstalt der kurdischen Metropole Diyarbakir 9 Gefangene ums Leben. Eingeständnis. Die Unregelmäßigkeiten im zerstörten 4. Reaktor des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl vor knapp 2 Wochen sind ernsthafter gewesen als zugegeben. Wie der Umweltminister heute bekannt gab, seien außer dem erhöhten Neutronenfluss auch eine höhere Gammastrahlung gemessen worden. Sport. Fußball. Bereits in der ersten Runde des UEFA-Pokals ist Cup-Verteidiger Bayern München am FC Valencia gescheitert. In Spanien genügt ein 1:0 für die nächste Runde. Weiter spielten Schalke 04, Roda Kerkrade 2:2, der Karlsruher SC Rapid Bukarest 4:1 und der Hamburger SV Celtic Glasgow mit 2:0. Damit kamen diese drei deutschen Clubs weiter. Wetter. In dieser Nacht gebietsweise Regen, Temperaturen um 8 Grad, am Tage dann im Fritz-Radio-Land bewölkt, zeitweise Regen um 11 Grad. Verkehr. Brandenburg, Autobahn A2 von Berlin Richtung Hannover und Gegenfahrtrichtung zwischen Wollin und Buckautal. Bis 1 Uhr noch mehrere kurzfristige Vollsperrungen. Grund sind Brückenrekonstruktionsmaßnahmen. Und Brandenburger 24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Dreieck Wittstock und dem Dreieck Havelland. Behinderungen durch einen Schwerlasttransport. Das war eins der beliebten Fritz-Kurzinfos mit Matthias Kerkhoff. Was suchst du denn da? Da gibt's auch diese Sendung bei Fritz. Nicht sagen. Lass mich raten. Fritzby? Nein. Also ich meine, die gibt's natürlich, aber ich rede eigentlich... Blue Moon. Reden ist immer im Blue Moon. Nein. Doch. Ja, aber ich rede hier von der Sendung, die so heißt wie die Band. Oder die Band, die sich nach der Sendung, also die beide... Ach, sag das doch gleich. Soundgarden. Black Hole Soundgarden. Wer war zuerst da? Wer will das wissen? Soundgarden. Band zur Sendung zur Band und live in Berlin. Sonntag, 29. September im Tempodrom. Namensverwandtschaftssendung bandmäßig empfohlen von Fritz. The crazy world of music. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das will ich dann gerne machen, nachdem ich hier eben ein wunderbares Loch produziert habe. Das ist eine Sendung, in der hin und wieder Selbstkritik geübt wird. Noch eine knappe 25 Minuten. Zwei Telefonnummern sind hier anzusagen. Einmal die vom halbautomatischen Anrufbeantworter 721 39 32. 721 39 32. Wer hier nicht durchkommt oder seine Chancen hier dann auch sprechen zu können, für geringe achtet, der sollte diese Nummer wählen, 721 39 32 und kann da das Seinige auf Band sprechen und wir hören es uns dann zusammengeschnitten in der nächsten Sendung an. Die anderen können hier anrufen, 74 81 110. Erstens, die trunkenen Fluten fallen, die Stunde des sterbenden Blau und der erblassten Korallen um die Insel von Palau. Die trunkenen Fluten enden als Fremdes, nicht dein, nicht mein. Sie lassen dir nichts in Händen als der Bilder schweigendes Sein. Die Fluten, die Flammen, die fragen und dann auf Asche sehen. Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehen. Woman in blue, she's asking for revenge. The man in white, that's you, says he has no friends. The river's swollen up with rusty cans, and the trees are burning in your promised land. And there are no letters in the mailbox, and there are no grapes upon the vine, and there are no chocolates in the boxes anymore, and there are no diamonds in the mine, and there are no diamonds in the mine. Well, you tell me that your lover has a broken limb. You say you're kind of restless now, and it's on account of him. Well, I saw the man in question. It was just the other night. He was eating up a lady where the lions and Christians fight. And there are no letters in the mailbox. And there are no grapes upon the vine. And there are no chocolates in your boxes anymore. Covens of the witch. Some very clever doctor went and sterilized the bitch. And the only man of energy, yes, the revolution's pride, he trained 100 women just to kill an unborn child. And there are no letters in the mailbox. No, there are no grapes upon your vine. And there are no chocolates in your boxes anymore. And there are no diamonds in your mind. And there are no letters in the mailbox. And there are no grapes upon Leonard Cohen, ewig lange nicht mehr gehört. No Diamonds in the Mine, damit kann man ja leben, aber der Verrat des Alltags sind wirklich keine Briefe im Briefkasten. Kinder, wir haben noch knappe 20 Minuten Zeit, hier miteinander zu telefonieren. Minus 7 Minuten, ich habe echt so eine Ausstiegsmusik oder Gedicht oder was, das muss unbedingt mal gespielt werden. Hi, wer bist denn du da? Ja, hier ist Christoph, hallo. Tag, Christoph. Also ich würde ja sagen, im Alltag gibt's keinen Verrat. Im Alltag gibt's keinen Verrat? Nee. Also jedenfalls kein Verrat im klassischen Sinne. Was ist ein Alltag? Alltag? Alltag. Du meinst Alltag so als Gegensatz zu Geschichte? Ja. Ja? Ja? Auf der einen Seite Cäsar? Genau. Oder Trotzki? George. Oder ja, wer immer? Mhm. Naja, der wo... Und das andere ist Mülleimer runterbringen und abwaschen. Ja. Ja, aber gibt es nicht... Gibt es keinen Verrat. Gibt es nicht im Alltag auch Momente, die, sagen wir mal, so eine Dimension von Geschichte haben, ohne dass sie Geschichte sein? Ohne dass man einen Cäsar braucht? Kann man dazu machen, ja. Aber muss man ja nicht. Was ist denn Besondere an Geschichte im Verhältnis zum Alltag? Ist es bloß, dass Geschichte irgendwann in Büchern landet? Und Alltag eher nicht? Oder dass sie besonders folgenreich ist? Oder folgenreich zu sein scheint? Dass sie Folgen hatte, ja. Und Alltag ist folgenlos? Alltag ist in einem anderen Sinne folgenreich. In einem, sagen wir mal, in einem weniger pathetischen Sinn. Weiß man, wenn man im Alltag ist, also Geschichtssituationen sind ja auch immer erstmal alltäglich. Also auch Cäsar ist auf Toilette gegangen. Ja, und hat es wahrscheinlich jetzt nicht als besonders geschichtsträchtig begriffen. Ich nehme mal an, ja. Ja. Hm. Ja, klar. Also das, was heute Geschichte ist, war ja früher auch mal Alltag. Ja. Weiß man in diesem Alltag, dass man sich in Geschichte befindet? Ja, selbstverständlich. Also man weiß, dass der Alltag irgendwann zur Geschichte wird. Das ist ja ganz klar. Ja, aber vielleicht wird dein Alltag auch zur Geschichte. Ja. Aber jetzt hast du aber den Gegensatz aufgehoben zwischen Alltag und Geschichte. Ich würde ja auch nicht behaupten, dass es ein Gegensatz ist. Ich würde nur sagen, dass... Na, du hast aber Verrat der Geschichte zugeordnet. Ja. Und Alltag für verratlos erklärt. Für verratunfähig. Nee, ich sagte, den klassischen Verrat gibt es im Alltag nicht. Und der klassische Verrat ist Cäsar. auch du, Brutus. Der Bruch der Treue. Wie heißt denn du? Wie ich heiße? Christoph. Christoph. Nein, Cäsar sagt doch. Ja. Auch. Nee, aber gibt es nicht vielleicht eine Kleopatra, die sagen könnte, eh tu, Christoph? Nee. Ist unvorstellbar? Oder gibt nur im Moment gerade keine? Nee, es gibt im Moment keine und das ist selbstverständlich vorstellbar. Ist ja alles möglich. Was ist denn dann der Unterschied zwischen Brutus und Cäsar und zwischen Kleopatra und Christoph? Der Unterschied, würde ich mal sagen, ist ein geschichtlicher und dann natürlich auch ein literarischer. Der dann so konstruiert wird, dass Brutus ja Cäsar schließlich die Treue geschworen hat. Und dazu müsste es ja erstmal kommen zwischen Kleopatra. Und dir. Und mir, ja. Und dazu kommt es nicht, meinst du? Ja, nee. Dazu müsste es ja erstmal kommen, das wäre ja eine Voraussetzung. Nee, aber wäre schon vorstellbar. Das ist vorstellbar. Ja, insofern haben wir jetzt dann den Verrat dann doch wieder ganz im Alltag lokalisiert. Ja, so ein Treuespruch, das ist ja meine Rede, gibt es ja im Alltag nicht. Also ein derartiges Treueversprechen. Das ist ja eher, man... Ja, gibt's das überhaupt? Vielleicht ist das alles, also vielleicht ist... Du machst so komische Unterschiede. Also auf der einen Seite sagst du, das ist alles gleich und dann sagst du, das ist aber doch irgendwie ganz unterschiedlich und sagst, na, das ist eben geschichtlich. Ich denke schon, dass es das früher gab, ja. Und heute gibt es das nicht mehr? Na, ich denke, dass das schon alles ein bisschen abgeklärter ist und weniger pathetisch. Also sag mal... Und weniger... Nee, dann sag mal ganz konkret. Also du bist gewissermaßen zu abgeklärt, um wirklich Treue hier loben zu können. Ich kann das schon machen. Oder eine verratsfähige Treue zu schwören. Ja, natürlich. Könnte ich machen, ja. Also nee, aber du bist doch zu abgeklärt dazu. Nee, für so abgeklärt halte ich mich nicht. Nee, das ist ja durchaus vorstellbar. Nur, man wird das gemeinhin nicht machen und schon gar nicht im Alltag, wenn man... Ja, aber redet man nicht von Mann und redet man nicht von dem Alltag, sondern redet man von Christoph und von deinem Leben. Ja, wenn Christoph einen Mülleimer runterbringt, dann ist das nicht mit einem Treuespur verbunden. Sag mal ruhig ich, wir sind ja nicht im Kindergarten. Ja? Sonst wird die Tante ja ganz böse. Nee. Ich wollte ja nur mal so, also wenn ich den Mülleimer runterbringe, dann bedarf es keine Treue. Ja, aber auch wenn Cäsar den Mülleimer runterbringt, das ist nicht gerade eine klassische Verratssituation. Eben. Man muss schon auf dem Weg in den Senat sein. Richtig. Und deswegen, ist er ja auch da ermordet worden und nicht beim Mülleimer runterbringen. Das wäre ja schließlich auch denkbar. Also da du dich hauptsächlich mit Mülleimer runterbringen beschäftigst, schätzt du die Gefahr, ermordet zu werden, für relativ gering ein. Ja, ein Mülltonne ist auf dem Hof, also ich werde nicht erfahren. Oder? Und sagst, eine klassische Verratssituation wäre schon die, dass 5 Leute, die dir die Treue geschworen haben, dich dann mit 30 Messerstechen töten. Ja, denke ich schon. Ja, und das ist extrem unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Insofern bist du quasi vor Verrat gefeit. Ja. Sind das gute Zeiten, die verratslos sind? Ich finde schon, ja. Also, weil sie das Leben schon angenehmer machen und leichter. Und ich finde, das sollte man nicht unterschätzen. Stimmt an den Satz, in Zeiten des Verrats sind die Landschaften schön? Von wem ist denn der? Heiner Müller? Ich verstehe ihn ehrlich gesagt nicht. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um nachzudenken. Ja. Dann lassen wir den Satz so stehen, ja? Ja, gut. Okay. Ciao. Tschüss. Dann muss ich jetzt doch eine Musik spielen. Wir waren also für Christoph. Christoph, Ophelia speaking. Das Europa der Frau. Enormes Ruhm. Ophelia, ihr Herz ist eine Uhr. Thank you. Fluss nicht behalten hat. Die Frau am Strick. Die Frau mit den aufgeschnittenen Pulsadern. Die Frau mit der Überdosis. Auf den Lippen Schnee. Die Frau mit dem Kopf im Gasherd. Gestern habe ich aufgehört, mich zu töten. Ich bin allein mit meinen Brüsten, meinen Schenkeln, meinem Schoß. Ich zertrümmere die Werkzeuge meiner Gefangenschaft. Den Stuhl, den Tisch, das Bett. Ich zerstöre das Schlachtfeld, das mein Heim war. Ich reiße die Türen auf, damit der Wind herein kann und der Schrei der Welt. Ich zerschlage das Fenster. Mit meinen blutenden Händen zerreiße ich die Fotografien der Männer, die ich geliebt habe und die mich gebraucht haben. Auf dem Bett, auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf dem Boden. Ich lege Feuer an mein Gefängnis. Ich werfe meine Kleider in das Feuer. Ich grabe die Uhr aus meiner Brust, die mein Herz war. Ich gehe auf die Straße, gekleidet in mein Blut. Das war der zweite Akt aus der Hamlet-Maschine, nach einem Text von Heiner Müller. Musik von Einstürzenden Neubauten, eine schöne CD, die heißt auch Heiner Müller, die Hamlet-Maschine. Damit sind wir irgendwie fast am Ende der Sendung, hier sind jetzt aber noch ein paar Anrufer. Vielleicht können wir noch gemeinsam erörtern, ob Verrat was mit Rätsel zu tun hat. Hallo? Hallo? Wer bist du? Michael. Hi Michael. Ich. Jetzt kommen wir in eine, also bede keine Fachmänner, in eine etymologische Diskussion. Hat Verrat was mit Rätsel zu tun? Rätsel? Ja. Nee, glaube ich nicht. Nee? So im Sinne von Enträtseln? Jetzt ist ein Rätsel da und dessen Lösung oder dessen Vorhandensein wird jemandem anders mitgeteilt? Nee, für die Leute, die daran beteiligt sind, ist es ja kein Rätsel. Ne? Also, wir haben ja vorhin festgestellt, dass es ein Vertrauensverhältnis ist, was gebrochen wird, ne? Durch den Verrat. Und das ist kein, ist ja für die beiden jedenfalls kein Rätsel. Ne? Ja. Und dann denke ich auch noch, dass man sich nicht selbst verraten kann. Man kann sich nicht selbst verraten? Ich nicht, ne. Und so ein Begriff wie sich selbst untreu werden? Ja, ist genauso unsinnig. Ne? Also weil man es in einer bestimmten Situation, würde ich sagen, ja, ich würde sowas nie machen oder so. Ne? Und dann macht man es dann doch. Aber welchem Prinzip ist man dann untreu geworden? Dem Vergangenen ja nur nicht, ne? Oder dem Vergangenen ist man untreu geworden, aber zu dem Zeitpunkt hat man ja möglicherweise ein ganz anderes Prinzip gehabt. Gibt es nur ein Ich? Nee. Aber man verändert sich ja dann auch damit. Also, ja, nee, ich meine jetzt nicht, dass sich dieses eine Ich im Laufe der Zeit verändert, sondern in jedem beliebigen Zeitpunkt. In jedem beliebigen Zeitpunkt? Ja, wie viele Ich sind denn da im Moment bei dir vorhanden? Ach, nee, ich glaube, ich bin immer nur einer. Ist man nicht mindestens zwei? Und? Wer soll ich noch sein? Nee, ich bin zu einem Zeitpunkt immer nur einer. Bist du nicht vielleicht, sagen wir mal... Hm? Ich würde sagen, also das ist jetzt ein bisschen additiv. Aber nehmen wir mal an, du bist im Grunde, eigentlich bist du ein Marktplatz. Was bin ich, ein Marktplatz? Du bist ein Marktplatz. Du bist du und du bist deine Eltern und du bist deine, also dein Vater und du bist deine Mutter? Nee. Bin ich nicht. Und du bist die Frau, die du geheiratet hast, und du bist die Kinder, die du gezeugt hast. Und du bist dein bester Freund. Ja, du bist es nicht wirklich. Mhm. Aber die sind schon alle irgendwie da. Oder nicht? Nee, die sind aber auch, wenn ich mir die Leute in Gedanken vorstelle. Nee, nicht immer. Die Leute, die, also nicht die anderen Leute, sondern du. Was? Ich bin mein Freund. Du bist dein Freund, du bist dein Vater, du bist deine Mutter, du bist dein Sohn. Und du bist deine Frau. Bist du dir sicher, dass du es nicht bist? Na, sicher bin ich mir da nicht. Aber das, ja, das hat aber erstmal damit mit dem Verrat nichts zu tun, ne? Naja, ich meine jetzt, wir haben festgestellt, du bist nicht nur du, sondern du bist eine Versammlung. Ja, und da können sich jetzt, festgestellt haben, ich bin mir nicht sicher. Naja, gut, aber wir können es als These erstmal nehmen. Ja, gut, und da können sich doch jetzt Gruppen bilden, Parteien bilden, Klüngel bilden und verräterische Konstellationen entstehen. Mhm. Ja? Ja, aber also Verrat ist doch eine Beurteilung von irgendjemandem. Irgendjemand sagt mir, das ist Verrat. Und wenn jemand sagt, also ich habe hier niemanden verraten, dann ist das ja erstmal sein Standpunkt dazu, ne? Ist das bloß eine Definitionsfrage? Ja, ich meine, ist irgendwie, aber auch nicht so objektiv. Ja, da steht er da mit einem blutigen Axt in der Hand und neben ihm die Leiche und dann sagt er, ja, man kann es Mord nennen. Na gut, da müsste man aber sagen, was sind die Kriterien dann für Verrat? Ne? In welchen Situationen ist das Verrat? Und genauso wie für Mord, ne? Also gibt es genauso Kriterien. Ne? Ja, ich meine jetzt aber nicht so im juristischen Sinne. Ja, ja. Ich finde, das ist alles nicht so einfach, ne? Also dass man da so, also es gibt ja nicht die Objektivität, gibt es ja nun auch nicht, ne? Also dass irgendetwas über uns drüber blickt und sagt, hier, das ist jetzt wirklich das Objektive. Sondern im Grunde genommen ist ja alles eher so, sagen wir mal, eher intersubjektiv, ne? Oder eine Übereinkunft darüber, was nun in dem Moment wahr ist oder was überhaupt wahr war. Ja, aber trotzdem, wenn wir, sagen wir, über einen relativ langen Zeitraum vielleicht doch von halbwegs stabilen Mustern begleitet. Ja. Ja? Kain und Abel, sein Bruder sollte man nicht totschlagen. Mhm. Das hat man schon irgendwie verinnerlicht und akzeptiert auch. Ja. Und sagt, ist schon ein Unterschied, ja, den Bruder totschlagen oder einen Wildfremden ist schon ein Unterschied. Nicht faktisch, aber ja, die messen an dem Zusammenhang, in dem man lebt, aus dem man kommt. Gut. Ja, klar. So ist das, ja. Und da gibt es auch so klassische Grundmuster für Verrat. Ja, also, Cäsar, der durch Brutus verraten wird. Medea, die von Jason verraten wird. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob der Brutus das auch als Verrat aufgefasst hat in dem Moment, ne? Als er das gemacht hat, als er gesagt hat. Ist es wichtig? Oder ist es entscheidend für Verrat, dass der Verräter selber weiß, er ist ein Verräter? Das würde das einfacher machen. Kannst du dich nicht zum Beispiel selbst verraten, ohne zu wissen, dass du dich verraten hast? Also ohne jetzt so ganz bewusst zu wissen und hinzusetzen und zu sagen, gestern um 17.42 Uhr habe ich mich verraten? Dann habe ich irgendein Prinzip verletzt, ne? Was entweder in dem Moment, in dem ich das verletzt habe, für mich eben nicht galt. Ne? So würde ich das sehen. Ne? Also wenn ich mir irgendwelche Prinzipien aufstelle und irgendwann verstoße ich dagegen, dann habe ich mich in dem Moment an das Prinzip nicht gehalten, habe also das Prinzip auch stillschweigend wohl auch für mich verändert. Ne? Ist es immer so, dass das war ein Fehler oder so, aber ich weiß nicht, ob man das... Ist es immer so, dass du die Prinzipien aufstellst oder stellen nicht vielleicht doch die Prinzipien dich auf? Ja, wahrscheinlich, ja. Und dann hat er natürlich ganz andere Auswirkungen, wenn du irgendein Prinzip verstößt, das dich aufgestellt hat. Oder das dir deinen Halt gibt. Schwierig. Also wenn ich offenbar nicht mehr an dieses Prinzip gebunden bin, also dieses Prinzip gar nicht mehr benötige, um mich selber zu definieren, weiß ich nicht, ob das Prinzip dann mich dann immer noch aufbaut. Liegt es an dir, dich zu definieren? Ist das wirklich so eine Willensentscheidung von dir? Nee, sag ich. Dann ist ja die Frage, dann wäre also nämlich die Frage, wie kann man zum Beispiel verrückt werden? Wie man verrückt werden kann? Ja, ob man es selber entscheidet? Nee. Oder ob es an einem entschieden wird, oder ob es vielleicht ein Wechselspiel von beiden ist. Dass man es entscheidet und dass es aber auch entschieden wird. Und in dem Moment, wo man es mitentscheidet, trägt man natürlich Verantwortung. Und in dem Moment, wo man Verantwortung trägt, ist man verratsfähig. Auch an sich selbst. Ja, klar. Also jeder, der Verantwortung übernehmen kann, ist verratsfähig. Klar. Aber ich denke, das ist schon immer so ein Wechselspiel. Ne? Also dass man auch sich selbst erkennt, ist immer nur in der Widerspiegelung der anderen. Ne? Erkennt man sich selbst und nicht aus sich heraus. Ne? Also das geht schon gar nicht, dass man aus sich heraus irgendwas hervorbringt oder so, ne? Sondern nur mit anderen zusammen, ne? Auch sich selbst gegenüber. Jetzt sind wir beide, glaube ich, in schöner philosophischer Ratlosigkeit geendet. So soll es sein. Ich glaube, wir könnten noch weiterreden, aber das ist, glaube ich, ein guter Punkt, hier Schluss zu machen. Gut, okay. Danke dir für deinen Anruf. Ich kann dann nachher nochmal anrufen. Ich dich? Ja. Um dir die Welt zu erklären, oder wie? Nee, ich werde sie mir von dir lieber erklären lassen. Okay, vielen Dank. Okay. Tschüss. Dann soll das jetzt auch wirklich der letzte Anruf gewesen sein. Die Sendung ist zu Ende. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt schlauer bin oder ob ihr schlauer seid. Oder ist aber auch eigentlich egal. Tschüss, jetzt kommt nochmal 7 Minuten Matthias Baderholzt und danach kommt der Nightflight, vermutlich mit MC Lücke. Tschüss, schöne Nacht noch. Nächste Woche um 22 Uhr können wir uns wieder hören. Ich kann ohne dich nicht leben, doch du lebst in einem Staat. Für Miriam. Sippe im Eden, wir liegen im Bett, wir trinken, wir schießen, wir warten, wir entsetzen uns, wir empören uns, wir sind in uns zugrunde gegangen. Oder dein Brief kommt, ich höre Schritte, Feinde, Nachbarinnen, Polizeistaaten von Grüßenden, dein Geruch in meinen Kissen, dein Dutt zwischen meinen Schenkeln, Blut im Schuh für zwei. Sippe im Eden, wir liegen im Bett, wir trinken, wir schießen, wir warten, wir entsetzen uns, wir empören uns, wir sind an uns zugrunde gegangen. Oder dein Brief kommt, ich höre Schritte, Feinde, Nachbarinnen, Polizeistaaten von Grüßenden, dein Geruch in meinen Kissen, dein Dutt zwischen meinen Schenkeln, Blut im Schuh für zwei. Ich höre Schritte, Feinde, Nachbarinnen, Polizeistaaten von Grüßenden, dein Geruch in meinen Kissen, dein Dutt zwischen meinen Schenkeln, Blut im Schuh für zwei. Ließ ihr Geschlecht 411 Mal fotografieren und vergrößern. Sie gaben mir 411 Pässe für 411 verschiedene Richtungen. Sie verließ das Gefängnis über dem